musst den Song abspielen. Ja, zeig doch was an. Den Song muss ich heute nicht abspielen. Warum nicht? Wir sind ja nicht live, den haue ich nachher einfach hinterher per Auphonic. Okay. Benutzen wir ja doch noch, scheiß drauf. Ach so, jetzt muss ich hier nochmal, hoffentlich hat es noch nicht eingestrahlt, mal mein Tablet auf Autoflugmodus. Ja, vielleicht nur was nochmal auf Pause und fängt nochmal neu an. Nö, scheißegal, jetzt haben wir, das gehört dazu bei uns. Jetzt haben wir alle Handys, deine, meine und Tablet aus, gut. Und das Ding hier macht ja wohl nichts. Nö, das habe ich auch leise, das okay. Ist einfach nur ein Radio. Nö. Und okay, Navigation okay. Ist auch nicht an. Okay, so, Vorspann. Ich hab mal wieder in diesen Süd-Niedersachsen-Podcast reingehört. Willst du jetzt willst du nicht erstmal sagen, was wir heute machen? Warum das vorher so? Schon? Ja, logisch. Ja, stimmt, das gehört ja vielleicht noch vorher zu. Wir sind jetzt auf dem Weg. Was fahren wir hier? Golf? Ist das wieder Diesel? Ein Golf-Mercedes werden wir. Golf-Mercedes nach Vechta. Genau. Und jetzt habe ich aber den Namen der Caches nicht griffbereit. HQ, irgendwas mit HQ. High-Quality-Runde in Vechta. Die schauen wir uns heute mal an. Genau, die wurde uns vor, glaube ich, fast einem Jahr schon nahegelegt. Die sollen wir uns mal angucken, das wäre eine gute. Und da haben wir es dann praktisch ein Jahr später auch mal geschafft, dahin zu fahren. Auf Bestellung mache ich also auch nicht irgendwie Cache-Bewertung. Das habe ich als Filmer früher schon nicht gemacht. Und dann wollte der Owner ja auch erst mit, was ich auch nicht machen würde, weil nichts gegen den Owner, aber das passt dann nicht. Also dann machst du ja nicht offen und ehrlich reden, wenn da der Owner neben dir läuft. Ja, außerdem ist das immer so blöd, wenn du den Cache nicht findest und der neben dir schon unruhig wird und sagt, weiß, ich würde dir mal einen Baum gucken. Genau, nee, das machen wir nicht. Deswegen machen wir heute mal den Test einer High-Quality Runde. Da fällt mir gerade ein, ich habe gestern auch eine High-Quality Runde gemacht, ich komme nur nicht auf den Namen. Hinter Schneewerding. Schon wieder? Ja, 15 Stück. Hinter Schneewerding noch ein Stück. 15 Stück, 9 Burger Runde. Ach Mensch, stalk mein Profil vom 9. August habe ich den gemacht rum oder 8. August. Das ist eine schöne Runde. Alles besondere Caches. Also wieder nichts rausragendes, aber alles gepflegt und besonders. War das so mit Tieren draufgesetzt? Auch, ja. So? Ja, auch. Ist das nicht hinter... Ich glaube, die habe ich auch schon mal gemacht. Also sehr schöne Runde auf jeden Fall. Ich suche die nochmal raus. Ich wollte auch einen Bericht drüber schreiben, aber es lief alles schief. Ich habe meinen Montana angemacht, habe auf Reset wie immer geklickt, weil ich dann den Track und die Kilometer zurücksetze. Ja. Habe einen zu hoch gedrückt. Was bedeutet zurücksetzen auf Werkseinstellung? Was bedeutet, dass alle Caches zwar noch da sind, aber die Beschreibung nicht mehr? Und dann mit Handy und abwechselnd. Ich hatte sowas von die Fresse, denke ich, dass ich keinen Bock mehr hatte, irgendwie Bilder zu machen oder irgendwas. Auch wenn die Runde toll war, ich hatte einen etwas dicken Hals, kann man sagen. Diese Momente kenne ich. Übrigens, wir müssen ja auch nochmal sagen, da wir ja einer der seriösesten Geocaching-Podcasts sind, praktisch der seriöseste, sind wir heute inkognito unterwegs. Und zwar sitzt rechts neben mir Pobacke 0816 mein Name ist Pobacke 0815. Wir müssen unbedingt noch ein Foto davon machen, das als Bild. Ich habe ja das eine da noch liegen, ja, mache ich ein Foto von. Obwohl, wenn wir jemanden treffen, dann könnten wir natürlich auch sagen, wir sind Reviewer am Außeneinsatz. Das machen wir. Stimmt, wir kontrollieren die Caches, ob die recht korrekt abgelegt. Ja, wohl, die sind ja, da war ja wieder Willkür, kommen wir nachher noch zu. Ja. Also wir sind jetzt auf dem Weg auf jeden Fall nach Vechta, machen da eine hübsche Runde und der Plan ist, wir werden jetzt auf dem Hinweg unseren ganz normalen Podcast-Variante machen, so 3 Stunden. Ja. Dann werden wir den Cache machen, ohne dabei aufzunehmen, weil es schüttet heute den ganzen Tag irgendwie immer und dafür ist mir das Equipment dann doch zu schade. Und auf dem Rückweg uns über die Runde nochmal unterhalten. So. Genau, wir sollten es trotzdem am Mann haben, weil es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir jemanden treffen. Ach so, ja. Wir sagen einfach, wir sind der Podcast. Wir sind der Zarkier-Podcast. Genau. Und da befragen wir den. Ich bin Zahn, du bist Kier. Nee, stimmt, ich nehme das, kann ich, stimmt. In der Jackentasche, das Gerät alleine, ohne Mikros, kann ich ja gut anfangen. Ja, das kann man ja aber mal machen. Okay, fangen wir mal mit der normalen Variante erstmal an. Ne? Also, wir haben heute den 9. August, wir werden das aber erst so am, wann machen wir sonst immer? Um 20. rum haben wir immer die Podcasts. Wir werden einfach so, als wenn wir die 4-Wochen-Rhythmus wieder hätten, dann erst rausbringen. Nicht wundern, dass da so ein bisschen Zeit zwischen ist. Aber dann bleibt dieser 4-Wochen-Rhythmus so ein bisschen erhalten. Das tun wir nur für euch, weil andere gehen in Sommerpause und wir ackern noch. Wir ackern vor und ackern nach. So, wo war ich denn? Südniedersachsen, hatte ich schon angefangen. Mhm. Habe ich mal wieder reingehört. Also höre ich natürlich fast regelmäßig täglich. Mich auch. Und die, jeden Freitag. Und die sprachen echt, nee, da komme ich nicht zu, muss ich gestehen. Und die sprachen dann davon, dass wir dann später noch senden, während sie sendeten. Und ich hörte das aber am nächsten Tag. ist schon so ein bisschen wie Matrix. Also das ist echt der Nachteil, so ein bisschen von live und nicht live. Du weißt ja irgendwann gar nicht mehr, wann du bist, wenn du das hörst. Ja, das ist in der Tat so. Also sehr, sehr komisches Gefühl, muss ich sagen. Man muss auch sagen, das merkt man auch, wenn die parallel senden oder wenn wir parallel senden. Dann haben die keine Hörer, ja. Ja, nee, sobald die aufhören, haben wir 10 Hörer mehr. Ich weiß gar nicht, die senden vor uns, glaube ich, ne? Ja. Ich weiß es gar nicht, also. Unterschiedlich. Ist egal, die Hörer werden sich ja selbst aussuchen, was sie hören, also von daher. Ich fand das übrigens sehr interessant, weil das ist ja jetzt so der reden wir eigentlich über denselben, mit Hatti und so? Ja, ja. Ja, genau. Der macht ja hier die Harzer Wandernadel oder hat sie schon oder ja. Das ist immer ganz interessant. Hängt an der Nadel, ja. Wie er da so, die Eindrücke, die er da manchmal so schildert oder die er da reinbringt. Hm? Ja, ich höre die exakt nicht jede, also ich schaff's einfach nicht, das sind zu viele. Obwohl, jetzt habe ich ja mehr Luft, jetzt ist ja NSFW leider weg scheinbar. Wie, ganz weg? Ja, die letzte Folge hörte sich am Ende so an, als ob die nicht mehr senden wollen. Also das fand ich auch schade. Aber er hat nicht Unrecht, das hat sich natürlich auch ein bisschen abgegriffen in 5 Jahren. Also irgendwann reden sie dann auch immer das Gleiche. Wie wir übrigens auch, hat mir Team Spikeman erzählt. Der hört die Dinger immer nacheinander während des Fahrradfahrens. Da fiel ihm auf, dass wir in 2 Folgen hintereinander irgendwie einmal das gleiche Thema hatten. Das ist es. Achso, da musst du ganz einfach sagen, das ist dann halt so. Dafür sehen wir gut aus. Wir zählen auf die Demenz unserer Hörer. Oder das ist eine 3 Stunden hören, bis du dann die nächste Folge hörst, hast du schon vergessen, was in den letzten 3 Stunden erzählt wurde. Das kam ja auch in den Kommentaren. Ich bin dann immer so platt, da weiß ich gar nicht mehr, was ich schreiben soll. Genau. Und das so ist okay. Das auch. Das ja, das war auch, eigentlich war es nur ein Test. Also wir wussten das ganz klar, was wir da machen. Aber wir warten das eigentlich. Macht das dieser Holger? Holger Klein und Tim Pritloff zusammen. So. Und die erzählen 4 Stunden lang über Gott und die Welt. Und das auf eine echt nette Art. Und die sind ja sehr unterschiedlich, die beiden. Da passte das echt ganz gut. Ich mag den Holger Klein nicht so. Ja, da haben wir was gemeinsam. Der ist sehr polarisierend. Und wenn du ihm nicht in den Kram passt, dann belehrt er dich auch. Ja, ja. Also der hat ja auch mal so eine Radioshow gehabt. Das fand ich dann immer... Wird er zickig, ja, ja. Da hat mal so ein armer Nazi angerufen. Okay, das... ja, wenn du doof bist und dann auch noch anrufst, dann ist es so. Aber der hat ihn dann so runter und gar nicht zu Wort kommen lassen und so weiter. Also so richtig so abgeschnitten. Ja, statt ja. sich die... ihn mal aufzuzeigen in der... Ja, sachlich das mal zu versuchen. Ja, genau. Ja, das Problem ist, was ich bei den beiden immer Podcast hatte, ehrlich gesagt, also jetzt mal übertrieben gesagt und das gar nicht beleidigend gemeint, habe ich mir gewundert, dass das funktioniert hat. Der eine doch ein bisschen überdurchschnittlich intelligent und intellektuell und der andere, ehrlich gesagt, ein bisschen platt und pomadig. Das ist also, ja wie bei uns. Das sind, genau. Ich sage jetzt aber nicht mehr, wer ist. Aber dass das funktioniert hat, hat mich tatsächlich immer etwas erstaunt, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, das war auch am Schluss ein bisschen schwierig manchmal. Da waren sie doch schon ein bisschen zickig miteinander. Ja. Egal, wir wollen ja nicht andere Podcasts bewerten. Das müssen die ja für sich wissen. Einen habe ich noch zum letzten Sendung. Der GC... Ach scheiße, wir haben ja nicht mal einen, der dieses Mal die Shownotes macht. Musst du alles selber raussuchen. Egal, GC58ANE, Mutter der Mann mit dem Alk ist da. Dieses Ding in Hamburg, was da an einer völlig versifften Stelle da. Ja. Muss mal eben gucken, wie laut das Auto eigentlich ist. Nee, das geht aber erstaunlicherweise gut. Ich kann auch wieder unter 200 fahren. Nee, das geht schon. Also, wie gesagt, wir haben das ja auch mal aus dem fahrenden Auto live gemacht. Das funktioniert da auch, von daher mit Marco seinem lauten Diesel. Nee, also der hat das wohl jetzt eingesehen, hat den Cash weggeräumt. Fand ich erstaunlich. Was ich ein bisschen schade fand, ist, sie haben ihn da so ein bisschen angenölt. Du hast keine Internetverbindung. Ich kann doch nicht direkt dahin verlinken. Egal. Sie haben ihn so ein bisschen angenölt, dass er das jetzt so runtergenommen hätte und da auch, er hat auch Logs gelöscht. Ich fand, er ist da eigentlich klasse mit umgegangen. Der hat die Logs gelöscht. Das waren aber auch alles Diskussionslogs, also nichts Böses, aber eben Diskussionen, was da gar nicht hingehört. Er hat, ich glaube, auch geschrieben, das ist kein Diskussionsforum. Wollte ich gerade sagen. Und er hat auch vor allen Dingen kein großes pomadiges Gesülz oder Gelaber oder Genöle, sondern hat gesagt, ja, kommt nicht an, mach ich dicht, Punkt. Dass da noch dran rumgemeckert wird, fand ich ein bisschen schade, weil ich fand den Umgang eigentlich gut. Ja. Er hat nicht um sich gehauen, er hat niemanden beleidigt, er ist sachlich geblieben, hat gesagt, Cash ist scheiße, angekommen, ich nehme den weg. Also, weiß ich nicht, fand ich nahezu perfekt. Bis auf die Rechtschreibung, sagte Kiki, aber ansonsten. Du willst damit sagen, dass das was gebracht hat, diese Diskussion. Weil am Anfang hat er das ja so gelegt und dann hat er ja gegenargumentiert und dann hat er es scheinbar eingesehen. Was ich ein bisschen komisch fand, dass natürlich dann auch wieder Logs kamen. Jetzt lass dich mal nicht so beeinflussen. Ich habe schon 30 Millionen schlechte Caches gefunden. Da kommt es auf den auch nicht. Da macht der auch nichts mehr. Doch, der sitzt zurück. Also irgendwie sitzt man scheiße in diesem Auto. Ja, siehst du? Deswegen brauchen wir auch ein neues. Diese Mittelkontrolle ist auch zu breit. Ja, ich habe letztens Maserati, aber da passt ja hinten der Krümel sitzt nicht so richtig rein. Nee, fällt auch, wenn ich den Arm da nicht drauf lege. Ist das echt? Wir fahren hier, was fahren wir jetzt überhaupt? Golf, was ist das? Ein Golf. Plus normal. Ist ein Golf-Kombi. Weiß jetzt gar nicht, 6 oder 7? 6, glaube ich. 6 oder 7 Golf-Kombis fahren wir hier. Soll ich das runter machen? Nein, so ist es also nicht. Mir fällt das so auf. Ich kann auch mal die Handbremse ziehen, um ein bisschen Spannung reinzubringen. Das ist das für mal drehen hier. Okay. Hast du das gesehen? Warte mal, das habe ich letztens das muss ich mal kurz sehen. Ich glaube auf Bild.de, ja. Ich habe mich mal durch Bild.de getrickt und da war das große Mustang-Treffen in Amerika. Und die haben ja so geslidet. Also ganz kurz, Bild.de und Mustang-Treffen. Also ihr seht jetzt, wer der Intellektuelle und wer der Polemiker ist, okay? Ja. Wenn ihr Jörg gleich nicht mehr hört, dann habe ich ein paar reingezogen. Ich komme gerade rein. Und da sind sie ja mit diesen Autos so geslidet. Und das wurde aufgenommen und in den Gegenverkehr, an die Bordsteinkante, Reifen geplatzt, beinahe überschlagen. Also, dicke Autos fahren heißt noch lange nicht. Sollte man sich mal angucken, das Auto auch zu beherrschen. Nee, das sowieso nicht. So, wo waren wir jetzt überhaupt? Wir waren jetzt bei deinem Mann mit dem Alkes. Ja, da habe ich nachher übrigens... Das ist ja soweit. Also er hat ihn dicht gemacht, fand ich gut. Ja, da habe ich auch noch Feedback bekommen, dass das ja ein Lied von Falco ist. Ah, konnte ich nicht. Also nicht mit dem Alkes da, oder doch? Weiß ich jetzt nicht. Weil ich hatte das ja im Podcast angesprochen, weil die Beschreibung des Geocaches war ja so ein bisschen nach dem Motto eine bekannte Strophe. Ja. Und dann gesagt, ja, wer singt denn sowas? Und dann kam gleich das Feedback, Falco. Und das Feedback an unseren Podcast kam auch noch, um dich jetzt noch mal kurz zu unterbrechen. Ja, kein Problem. Ob wir das Hobby eigentlich ernst nehmen. Echt, werden das gefragt? Ja, das werde ich jetzt natürlich nicht sagen. Ach so. Und dann habe ich lange gedacht, nehmen wir das Hobby ernst? Ja, ich glaube, wenn du das Hobby so richtig ernst nimmst, dann bist du sowieso falsch. Also jein, ich nehme das Hobby schon ernst, weil ich das schon echt mit Leidenschaft mache. Ich mag das schon, sonst würde ich mich auch nicht drin engagieren. Ganz ehrlich gesagt, wäre es viel einfacher, den Podcast nicht zu machen, weil was wir da teilweise auch zurückkriegen, na dankeschön. Also ehrlich, da wirst du dumm von der Seite angemacht, da wirst du bepöbelt, da kriegst du E-Mails, da drohen dir welche. Also das würde ich mir sicherlich alles nicht antun, wenn mir das nicht schon am Herzen läge. Ob ich den Podcast ernst nehme, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Also ich kann auch die Themen, die wir hier behandeln, nicht ernst nehmen, da müsste ich mich da erschießen. Ich habe es dann so geantwortet. Also ich persönlich nehme das Hobby auf jeden Fall nicht überernst. Ja. Und dieser Podcast ist unsere beide Therapiesitzung. Ja, genau. Bevor wir viel Geld zu Psychologen bringen, reden wir lieber so ein bisschen drüber. Okay. Ob wir das ernst nehmen? Gute Frage eigentlich, ja. Kannst du mal drüber nachdenken? Ja, ich überlege die ganze Zeit schon. Also wie gesagt, also der Schlimme ist, dass viele diesen Podcast zu ernst nehmen. Also das ist und bleibt Boulevard, mein Gott. Und wenn ihr meint, wir erzählen Scheiße, dann findet uns doch einfach Scheiße und gut ist. Aber tut mir übrigens nochmal einen Gefallen, weil das jetzt vor ganz kurzem schon wieder war. Hört auf, das in irgendwelchen Logs von irgendwelchen Caches, die überhaupt nichts mit uns zu tun haben, zu verbreiten. Was sollen die Owner denn damit? Das ist doch wirklich die dümmste aller Reaktionen. Sorry, aber das ist wirklich beknackt. Egal, wer das ist ja jetzt Wurst. So. Viel zu ernst schon wieder. Siehst du, wir nehmen das viel zu ernst. Ist sie das Problem. Pass mal auf, ich hupe mal, dann finden wir es nicht so ernst. Achtung! Und wir brauchen eine rote Nase, müssen wir uns noch aufsetzen. Gott. Ja. Und eine rote Nase. So, wo war? Jetzt kommen wir schon wieder zum Ernst des Lebens, ja? Ja. Nee, ernst nehmen kann ich das auch nicht mehr, nachdem ich jetzt wieder... Also jetzt wird ja schon in der Mittagspause eventet, ne? Also es gibt jetzt in Hamburg das erste Mittagspausen-Event. Das ist GC57YY3 Currywurst am Mittag 02. Hatte jetzt, stimmt, das ist schon das zweite. Ich muss so ein bisschen improvisieren. 2-0, oder? Übrigens, obwohl wir offline sind, wenn ich drauf drücke, er soll mir den internen Evernote-Link geben, dann sagt er, er hat kein Internet. Also das ist tatsächlich, die Verlinkung funktioniert bei Evernote scheinbar doch übers Netz, leider. Hm. Egal, ich komme damit klar, ich weiß in etwa, was drinsteht. So viel war das ja dieses Mal noch nicht. Das gibt er, also der macht da eine halbe Stunde irgendwie von 12 bis 12.30 Uhr in Hamburg nochmal seine Mittagspause, geht da eine Currywurst essen und jetzt macht er schon das zweite Event davon. Wahrscheinlich demnächst noch ein Mega und Giga oder so. Also, das ist doch so ein bisschen Sozialtreffen, oder? Ja, aber ist das nicht absurd langsam? Hast du nicht auch ein Event eingereicht? Ja, oder? Genau. Und da kommt auch die Reviewer-Willkür. Ich habe auch ein Event eingereicht von gleicher Qualität. Da steht drin, wir treffen uns an der Brücke, wo ich immer meine Mittagspause mache. Am 2. Oktober. Der Brücke. Halbe Stunde. Da gibt es nichts zu essen, nichts zu trinken, keine Parkplätze. Es wird nichts geboten. Ich werde aber immerhin die A4-Zettel als Logbuch mitbringen. Und du ja noch nicht mal brauchst. Genau, aber ich mach's sogar. Und da aber so völlige sinnlose Events ja mittlerweile alle eingestellt werden, mache ich das jetzt auch mal so. Und deswegen habe ich auch gleich ein D 3,5 und T4 eingereicht. Kriegte dann aber von den Reviewern eine Mail, dass sie das so jetzt nicht durchlassen könnten. Das wäre ja reine Polemik. Und maximal wäre T2,5 und T2,5 oder so, so möglich. Also allein das fand ich schon niedlich. Ich muss den lassen, die sind da ganz sachlich mit umgegangen. Genau, also die sind wirklich, also ist ja egal, welcher Reviewer. Aber die sind da sehr sachlich mit umgegangen, fand ich absolut okay. Ich hätte jetzt natürlich mir auch ein Event raussuchen können, wo das ähnlich schwachsinnig ist und sagen, aber guck mal, da ging's doch. Aber da bin ich dann ehrlich gesagt, da nehme ich das Hobby dann tatsächlich nicht ernst genug und bin auch zu müde, das jetzt da durchzualbern. Ich wollte den Reviewern einfach mal aufzeigen, bitte könnt ihr nicht mal auch nach Amerika vielleicht zurückmelden. Currywurst am Mittag, muss das wirklich ein Event werden, sowas? Vielleicht können sich die Reviewer mal in ihrem Reviewer-Forum committen, was sie freischalten, wie sie es freischalten und warum sie so ein Event freischalten. Denn ein Event ist immer noch ein Treffen von Geocachern mit dem Sinn, über Geocaching-Themen zu reden, also nicht eine Mittagspause. Ja, das tun die bei der Currywurst, behaupten sie dann. Schon ist das wieder so. Ja, da muss man halt einfach mal durchziehen, weil ich habe hier nämlich, du fährst ja zum Mega und ich habe dir schon mal so du fliegst zum Mega, aber ich habe so eine kleine Reiseroute fertig gemacht. Stärkung beim Schlachtwirt? Stärkung beim Schachtelwirt. Das ist die GC593, das ist ja das Lok. Das auf jeden Fall vom Eventmanager eingestellt. Oh, das ist ein kleines McDonald's-Event mit einer Schwierigkeit von 4,5 und einer T-Wertung von 4,5. So, liebe Reviewer, und jetzt wüsste ich gerne, warum bei mir die T-Wertung nicht so hoch sein darf. Was bei McDonald's dann wohl bitte T... Na gut, McDonald's ist schon T4,5, so, da ist schon was dran. Und er hat sich dann, das liegt genau in der Autobahn, er hat sich dann auch nochmal committed in der Beschreibung. Und zwar die Schwierigkeit ergibt sich daraus, das Logbuch zu erreichen. Jetzt habe ich mir Gedanken gemacht. Erstens, Event brauchst ja kein Logbuch. Eben. Aber wenn sich die Schwierigkeit daraus ertrifft, dann legt er das doch eigentlich ins Frittenfett, oder? Ja, also ins warme Pommesfett und dann musst du reingreifen und kannst locken. Und dann hast du 4,5. Das ist so absurd, ey. Aber das ist genau der Unterschied. Ich hab's gar nicht polemisch. Ich habe einfach deutlich reingeschrieben, was für ein Schwachsinns-Event ich da aufsetze. Das wird nicht genehmigt. Die schreiben da irgendwas Hübsches rein, damit es etwas netter klingt, obwohl es der gleiche Scheiß ist. Das wird genehmigt. Also das ist schon ein bisschen absurd, was da im Moment läuft. Das muss ich echt unterschreiben. Also, das ist nicht absurd, das macht es auch ein bisschen unglaubwürdig, weil ich erinnere mich noch an diese Mitteilung, die Event-Richtlinien wurden jetzt verschärft, um so Winke-Winke-Events unter anderem Einhalt zu bieten. Ja. Ein Monat später war dann Winke-Winke-Event aus diesem Beitrag rausgelöscht, weil es ja trotzdem Überhand genommen hat. Ja, es ist ein bisschen peinlich, was sie da gerade machen. Also eine klare, härtere Linie kann man sich eigentlich nur wünschen. Ja, deswegen wollte ich mein Event ja auch einstellen, weil ich bin immer noch der Meinung, wenn man das jetzt flutet mit solchen Schwachsinns-Events, ist das die einzige Chance scheinbar, dass da in Amerika mal irgendwann einer reagiert und sagt, na gut, so einen Scheiß wollen wir jetzt nicht haben. Also ich finde es echt langsam schwierig ein bisschen. Wir haben beim letzten Mal übrigens über dieses Winke-Winke-Event von Tapse 1 oder 01 geredet. Ja. Ich habe mir das nochmal angeschaut. Es ist erst ein Log da. Jungs, lasst die arme Frau im Hafen City nicht einfach so hängen. Fahrt da hin und haltet euch mit ihr. Ja. Ich hoffe, das kommt nicht wegen uns, dass da jetzt keiner lockt. Nö, das glaube ich nicht. Ich habe ja gar nicht, wieso sollen die da nicht hingehen? Also, weiß ich nicht. Ich finde es ja gar nicht schlimm, da hinzugehen. Ich finde es komisch, dass sie das einstellen. Also noch nicht mal negativ komisch, sondern ich würde mir als Frau ich weiß nicht, ob ich mir das antun würde. Ich weiß ja nicht, wer da kommt. Also finde ich echt heikel. Und du weißt, was für Gestalten manchmal rumlaufen. Die sehen ja nur, da kommen zwei Brüste auf, deutsch gesagt. Und das reicht schon, da hinzugehen. Also, boah. Deswegen habe ich auch meine Nippelprothese dabei heute. Nein, aber generell nochmal zu diesen Events. Das ist natürlich, strahlt natürlich auch auf andere Events aus. Wenn ich jetzt Neuling bin und gehe zu so einem Currywurst-Mittagspausen oder ich bin auf dem Klo-Event, dann mache ich das einmal, denke, ist ja doch irgendwie scheiße und gehe da vielleicht nicht unbedingt hin. Und jedes Klo-Event, das ist dann scheiße. Ja. Und jedes andere gut aufgemachte, seriöse Event, wo du die vielleicht auch mal erreichst und bitte sagen kannst, du, ist es vielleicht sinnvoll, du müsstest dich auch in das Logbuch eintragen und nicht nur die Dose gesehen loggen. Wird das dann einfach nicht mehr von diesen Leuten so frequentiert. Nee, weil du sie nicht unterscheiden kannst. Sondern. Also, was ich sagen will, also die schlechten Events strahlen dann auf gut gemachte, organisierte Events ab und sorgen dafür wenig Zulauf. Absolut, Sollte man vielleicht auch mal darüber denken, gerade bei unseren lieben Reviewern. Wahrscheinlich stoßen wir jetzt gerade in Diskussionsformen eine Riesendiskussion an. Ja, wahrscheinlich ja stoßen wir gar nicht. Ja, aber das wäre ja schön. Die können mich ja gerne alle beschimpfen. Wenn das aber dazu führt, dass das mal diskutiert und drüber nachgedacht wird, dann hat es sich gelohnt, dann dürfen sie mich auch gerne beschimpfen. Dann stört es mich nicht. Weil ich finde, da muss mal drüber geredet werden. Was da im Moment an Events läuft, dann heißt es immer, ihr braucht ja nicht hingehen. Ja, aber ich kriege diesen Scheiß in eine Pocket-Query und muss mir dann jedes Mal angucken, ist das ein Event, wo ich vielleicht trotzdem Interesse hätte oder ist das wieder so ein Drecks-Event? Also, dann führt bitte ein, den Titel ist ein Haupt, ist ein Schwachsinns-Event, brauchst nicht hingehen oder was weiß ich wie. Ist 30 Minuten, es geht nur um den Punkt-Event. Ich hatte meins ja auch genannt, wie hatte ich es eigentlich genannt? Bla, es geht nur um den Punkt oder so. Da war es dann wenigstens deutlich. Jeder, der den Titel gelesen hat, wusste schon, mit Event hat das nichts zu tun. Ja, das, aber ich meine, Reviewer beschimpfen dich ja nicht, aber das ist... Ich meine auch gar nicht Reviewer, aber also die Owner von diesem Event, der Currywurstmann, wenn der das hört, dann kannst du davon ausgehen, dass er beleidigt ist. Beleidigt ist doch erstmal jeder, dessen Cash, dessen T-Shirt, dessen irgendwas man nicht gleich niederkniet und anbietet, dann ist man sofort beleidigt. Oder man ist der ewige Nörgler oder... Ja. Oh, ich kriegte eine Mail, in meinem Log hast du dich ja auch schon beschwert, dann gucke ich da rein... Dann steht da drinne, ich habe nicht ganz verstanden, warum das ein T5er ist. Das nannte er Beschwerden. Also der kennt da mich aber schlecht. Wenn ich eine Beschwerde schreibe, weiß er, dass das eine ist. Ja, aber ich meine, das soll jetzt auch kein Reviewer-Bashing werden, aber einfach mal drüber nachdenken. Man liest es ja so häufig, dass sie auch ein bisschen unzufrieden sind oder dass sie sich dann wieder, dass sie sich dann wieder zurückziehen und sagen, in diesen Fällen, ja, wir schalten das auch nur frei. In anderen Fällen mischen sich dann doch ein. Einfach eine klare Linie mal bringen, erleichtert wahrscheinlich auch die Arbeit. Vielleicht sollte man Groundspeak tatsächlich mal anschreiben. Weißt du, was mir echt fehlt? Die Reviewer sagen mir immer, ja, sie haben ja keinen Einfluss Richtung Groundspeak. Sie führen ja nur aus, was da kommt. Ja. Das glaube ich ihnen ja auch, weil das haben wir so viel verschieden erzählt, dass das kaum gelogen sein kann. Aber dann soll Groundspeak endlich so eine Art Ombudsmann oder ich weiß nicht, oder Hand am Herzen der Community-Mann oder irgendwas einführen, dem man mal schreiben kann, hör mal, guck dir das mal an, ist das nicht eine Diskussion wert? Sowas gibt es überhaupt nicht. Offiziell noch nicht. Inoffiziell gibt es das schon. Wieso, wen denn? Möchte ich hier nicht nennen. Du meinst doch nicht die Schwachluppe, die jetzt wieder, der uns da im Log, bla. Ja. Oh Gott, den kannst du nicht für voll nehmen, ey. Der darf 3 Seiten übersetzen und fühlt sich da wie der König. Nee, lass mal. Ja, dann darfst du natürlich einen nehmen, der das einfach neutral betrachtet und sich dann nicht selber echauffiert. Deswegen kannst du ihn schon vergessen. Also da braucht man wirklich einen guten, neutralen Mann, der einfach mal in der Lage ist, das aufzunehmen, was die Community hier denkt und das an Groundspeak weiterzugeben, gefiltert. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wenn von den Reviewern gesammelt eine Info dahin kommt, wir sind nicht ganz zufrieden, hier gibt es so viele McDonalds-Treffen und das artet aus oder dass die da nicht drüber nachdenken. Naja, ob die Reviewer sich alle einig sind, ist die Frage. Das sind ja auch nicht mehr ganz so wenige. Also es ist jetzt gar nicht böse gemeint, sondern das ist einfach eine große Anzahl Menschen und die kriegt man alle unter einen Hut. Also ja, das ist die Mehrheit entscheidet in dem Sinne. Ja gut, das stimmt. Und wenn ja, die Mehrheit entscheidet, dann müssen sie es halt auf ihrer gc-reviewer.de Seite auch so verkünden und sagen, ja, das ist jetzt offiziell auch abgenickt. Sowas geht. Also es sollte sich auf jeden Fall echt und mal was. Und dann geht auch dein Event durch, weil der Titel des Events völlig irrelevant ist. Haben wir eigentlich genügend Aufnahmekapazität? Ja. 15 Stunden, ja. 15 Stunden. Ja, und Akkus habe ich auch noch mit, also wir haben erreicht. Ja, wir sind jetzt auch erstmal bei Minute 23, also von daher. Wir haben ja diesmal auch nicht ganz so viel, weil es ja halt nur anderthalb Wochen jetzt vom letzten Podcast waren, also so viel Scheiße sammelt sich Gott sei Dank jetzt auch nicht zusammen. Ja, so ein bisschen schon, ne? Ja. Dann kam ja noch, hast du das mitgekriegt jetzt, sie sind ja alle auf Events immer da, ist ja alles immer toll, alles super. Ich habe noch nie einen Log gelesen, das Event war nicht so gut, sondern es ist immer alles, es ist unglaublich, es ist so schön und alle lieben sich. Außer auf dem Megafon, da muss doch mindestens ein Arschloch zwischen gewesen sein, der da tatsächlich die Coins geklaut hat und T-Shirts. Ja, das ist... Der dürfte den IQ-Test bei Facebook nicht bestanden haben, weil was will der mit diesen Coins? Die kriegst du nicht verkauft. Das waren Event-Coins. Noch dümmer die T-Shirts. Wie willst du die denn verkaufen? Oh, guck mal, hier, geiles T-Shirt vom Megafon. Das war schon vorbei, aber kannst noch billig kaufen. Ja, ich würde mal sagen, der hat einfach nur so reingegriffen und sich dann irgendwas da rausgenommen. Oder hat er das gezielt gemacht? Am Anfang war es ja noch Kisten. Stand im ersten Block, weil es muss ja auch jeder Block möglichst sofort einen Artikel schreiben. Ja. Und im ersten Block las ich dann Kisten mit Münzen. Im zweiten waren es dann Tüten und im dritten waren es einzelne Münzen und T-Shirts. Ich weiß nicht, wie viel ist es denn jetzt eigentlich? Wie viel Coins und wie viel T-Shirts sind da jetzt? Also wenn ich das die letzte darüber berichtet hat, das war wenigstens mal der einzige Block, der wenigstens mal den Owner wirklich befragt hat, also so im Interview-Stil das gemacht hat, war wohl diese Kati. Ja. Und da ging es wohl darum, dass die Coins mehr so eine ideelle Geschichte waren. Ja, da sind ein paar Coins verschwunden, das ist auch nicht schön. Aber das Ärgerliche ist, darum gab es wohl Tränen, weil jetzt nicht jeder einen Coin mehr kriegen konnte, weil die halt abgezählt waren. Ja, okay. Das war echt ein bisschen, also es ist aber eher eine ideelle Geschichte. Und T-Shirts wurde gar nicht so richtig erwähnt. Und da kam dann so richtig für mich erstmal raus, weil im ersten hieß das, oh, wir müssen jetzt sammeln. Dann dauert es nicht lange, dann kamen die ersten Charity-Aktionen und Spendenaktionen und was nicht alles. Und dann stellte sich am Ende heraus, also die Coins waren gar nicht so das finanzielle Problem, sondern er hat wohl so eine Art überdimensionierten Gabelstapler geliehen gehabt. Ja, stimmt. Und den hat er selbst kaputt gefahren, aus Versehen. Okay. Da stellt sich für mich jetzt schon ganz anders dar. Also ich meine, Spendenbereitschaft ist schon wesentlich höher, wenn einer beklaut wird, als wenn er sein geliehenes Fahrzeug kaputt fährt. Ist auch noch okay. Ich finde das auch alles gut, dass gesammelt wurde. Aber ich muss dann auch, ich weiß, jetzt werden sie mich wieder alle lünchen dafür, aber ich muss dann auch einfach mal fragen, und hat er sich nicht versichert? Also ich leihe doch nicht so ein teures Fahrzeug, das jetzt gleich ein paar hundert Euro wohl kostet, die Reparatur, und versichere mich nicht. Also das finde ich jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen... Also das ist mir alles... Wenn wir wieder bei dem Ausspruch, was du schon mal gesagt hast... Schützt die Owner, ja. Schützt die Owner von solchen Events. Ja. Gibt so eine Richtlinie hier raus. Genau, was muss ich machen, damit ich da auch heile rauskomme? Ja. Also ich finde das okay, dass gespendet wird. Ist alles überhaupt keine Frage. Aber ich wurde regelrecht so ein bisschen angepaffter auf Twitter. Seht lieber zu, dass ihr das in eurem Blog auch mal bewerbt. Wo ich dachte, du kannst mich mal. Erstens schreibe ich unseren Hörern und Lesern nicht vor, wo sie ihr Geld lassen. Das machen die von ganz alleine. Wie war das denn? Nee, ehrlich, also da war ich, also das war glaube ich nicht so böse gemeint, aber klang so ein bisschen ruppiger, glaube ich, als es gemeint war. Das war, habe ich ihm auch gar nicht so übel genommen. Im ersten Moment hatte ich den Finger wirklich auf den Ignore-Knopf, aber dann habe ich gedacht, na gut, das meint er eigentlich nicht so, wie er es geschrieben hat. Aber also das kann ich so sagen, kommt uns bloß nicht mit sowas. Also spenden sollen die Leute, wo sie wollen. Ich fordere unsere Hörer und Leser nicht dazu auf, irgendwo ihr Geld unterzubringen. Das können die ganz alleine. Und ob man da jetzt auf dem Megafon spendet oder nicht, das muss man halt für sich allein entscheiden. Und ich mag das nicht. So wie dieses Mal wurde so eine Art Druck erzeugt, weißt du, das fand ich nicht gut. So nach dem Motto, wenn du da nicht spendest, dann bist du ein Arschloch. Und das finde ich völlig daneben. Aber diese Druckerzeugung habe ich schon öfters mal gesehen. Auch wenn so ein Geocacher verunglückt ist, dann müssen alle Blogs drüber berichten. Und dann gibt es ja auch so Kommentare manchmal nach dem Motto, ja, da ist er selber dran schuld, wenn er dann nicht eine doppelte Sicherung drin hat. Ja, ja. Also da bist du deines Lebens aber auch nicht mehr froh, wenn du so einen Kommentar da mit deiner richtigen Nick und deiner E-Mail-Adresse abgelassen hast. Und dabei ist das manchmal gar nicht böse gemeint. Natürlich muss man da aufpassen, den guten Geschmack zu behalten und den Anstand, aber man muss doch auch mal Kritik üben dürfen. Und bei der Megafon-Geschichte, sorry, ich spende nicht. Zum einen war ich nicht da, zum zweiten, da versichere ich mich vorher gegen. Also es ist wirklich nicht böse gemeint, aber wie gesagt, wenn der beklaut worden wäre, wäre das ganz anderes gewesen. Ich glaube, dann hätte ich tatsächlich sogar gespendet, obwohl ich nicht mal da gewesen bin. Weil das ist dann echt Pech für ihn. Was soll er machen? Ja. Aber so, also ist mir alles ein bisschen zu verworren. Ich habe mich da komplett rausgehalten. Jetzt haben wir doch was dazu gesagt. Ich kriege sowieso immer die Prügel. Das ist mal das Schöne. Wir reden gemeinsam drüber, aber ich kriege die Prügel dann. Ja, weil du deine E-Mail-Adresse läuft. Mich kann man ja nur anschreiben, wenn man mich direkt über geocaching.com kontaktiert. Das macht es ein bisschen schwieriger. Ja, aber ich kriege das ja auch nicht per E-Mail. Ich werde ja auch namentlich genannt, dass ich das Arschloch bin. Ja, von daher, da lebe ich aber auch mit, das ist nicht so tragisch. Da wissen wir ja gleich wieder, wer dein Q-Hat. Nein, ich meine, ich weiß gar nicht, kostet das eigentlich Eintritt, dieses Megafon? Ich weiß nicht, ich glaube, ich tatsächlich nicht. Also, dann soll er beim nächsten Mal 2 Euro mehr Eintritt nehmen. Und das versichert er. Ja, aber das muss er natürlich auch bitter lernen, jetzt tut mir auch leid für ihn. Ja, die Erfahrung machst du dann halt mal. Insofern ist es nicht verkehrt, wenn die Spendenbereitschaft da ist, sagt, wie heißt er denn? Spamade, glaube ich. Das ist ein dufter Typ und der macht es da und er hat das alles im Griff und das ist jetzt sein Pech. Dann lege ich halt einen 10er oder einen 20er hin und dann ist das auch abgeschlossen. Ja, aber diese, ich verstehe, was du meinst. Es hat ein gewisses Geschmäckle, erst darüber so zu kommen und im Hintergrund ist es dafür. Wobei, das muss man nochmal klarlegen, nicht, dass das wieder einer falsch auffasst. Das kommt nicht von Spamade. Ich glaube, Spamade ist der Einzige, der sich gar nicht groß geäußert hat. Das kommt also von anderen, also die sofort für ihn in die Bresche gesprungen sind. Auch das nicht negativ gemeint, sondern mir ging das einfach zu schnell. Man hätte erstmal klären sollen, was ist genau passiert. Das hätte man mal genau formulieren sollen. Und dann hätte man sagen sollen, so, und wer jetzt meint, dass er da spenden will, der soll spenden. So war das alles ein bisschen... du kannst auch keinem Schuld geben. Weißt du, der erste Block war halt schnell dran, der zweite war auch, der dritte hat dann schon ein bisschen mehr gefordert. Also das ja, da geht es natürlich auch ein bisschen um, wie schnell bringst du so ein Thema raus. Das ist ja, ja wie eine Zeitung, wie schnell bist du. Deswegen fand ich das Interview von Kati, den müssen wir auch nochmal verlinken, weil das ja, war ich katinummer.wordpress.com irgendwas. Nicht schlecht, da hat der Spamale sich auch dafür bedankt. Ja, genau. Das fand ich auch gut und hat dann auch gesagt, da ist jetzt ein bisschen Überschuss dabei und das spendet er dann auch. Also insofern eine runde Geschichte, also, aber vielleicht ist es tatsächlich, wie du sagst, wichtig, erstmal sitzen lassen, erstmal genau die Fakten zu recherchieren und dann zu schreiben. Ja, dann ist man ganz leicht aus diesen, weil ich habe auch von anderen gehört, dass sie da angesprochen wurden, angemacht wurden wegen Selbstprofilierung, was natürlich auch nicht der Sinn ist. Ja, ja, aber ich meine, das muss ich jetzt wirklich so, also damit das auch nicht wieder falsch verstanden wird. Aber na klar, wenn ich bei jedem Mal, wenn sowas passiert, sofort eine Spendenaktion inszeniere, dann darf ich mich nicht wundern, wenn das natürlich auf manche so wirkt, als wenn ich mich selbst profilieren will. Was ich letztlich damit auch tue, ob ich es will oder nicht. Punkt. Das ist gar nicht böse gemeint, sondern wenn ich jedes Mal gleich dabei bin, natürlich bin ich dann in aller Munde. Das ist so. Und wenn ich meinen Kopf halt rausrage, also in irgendeiner Form 10 cm über alle anderen halte, das wissen wir selber nur zu gut, dann gibt es halt auch gleich Schläge da drauf. Da muss man auch mit leben und da darf man auch nicht zu empfindlich sein, sondern das muss man mittlerweile dann auch echt ignorieren lernen. Also auch nochmal, also wegen dem, man sollte das nur vorbereitet machen, da werden uns jetzt natürlich gleich wieder die Ersten, die sabbern schon wieder vor Mikrofon, vor dem Hörer vielmehr. Ja, wir bereiten auch nicht alles vor und prüfen alles bis aufs Detail nach, aber wir wollen auch kein Geld. Ich finde, das ist genau die entscheidende Geschichte in dieser Sache. Es geht hier gleich um Geld. Und ich, ganz ehrlich, wenn er da ein paar Euro überbehält jetzt bei der Spendenaktion, dann soll er die nicht spenden oder was? Die soll er die versaufen? Das hat er sich verdient. Ich kenne ihn nicht, ich weiß nicht, ob er sympathisch ist oder nicht, aber ich weiß, er hat da jetzt das dritte Mal ein riesen Event auf die Füße gestellt. Die Leute waren zu 90% begeistert. Dann hat er sich auch mal 10 Euro für ein Essen mit seiner Frau verdient da. Das zu meinen und so wie er geschildert wird, ist das schon ein ganz sympathisches Kerlchen. Ob man dann im Vier-Augen-Gespräch das auch empfindet, ist natürlich eine andere Sache. Aber nochmal auf diese ganzen Spendenaktionen. Ich finde sowieso, dass ich will jetzt nicht sagen, dass es sich abnutzt, aber wenn du mal bei Facebook bist, also wir spenden, Geocacher spenden für die Krebshilfe. Okay, Geocacher spenden dafür, dass irgendwo eine Tierschutzzuchtverein neu aufgebaut wird. Geocacher spenden dafür, dass ein Dorf eine neue Brücke kriegt. Da sind mittlerweile so viel auf diesem Zug aufgesprungen, dass ich eigentlich vor lauter Spendenaufrufe, das eigentlich mir schon zu viel wird und ich gerne auf Ignore drücke. Ja, das fließt so vorbei an einem mittlerweile, ja. Ja, ja. Und das habe ich zu Weihnachten auch schon gesagt, damals war da auch schon gleich so hintereinander, die Münzen damals. Als sie durch waren vom Teufel, da hätte man den jetzt auch mal stoppen sollen, da kam dann aber schon wieder irgendwas. Und das ist, wo ich schon sagte, das wird zu viel, Jungs, das bringt's nicht. Ja, vor allen Dingen sind dann auch manchmal so Angebote drin, wo ich mich wirklich frage, was hat das dann noch damit zu tun? Ja. Und das beißt sich dann auch immer wieder, wenn du dann wieder so liegst, ich habe jetzt meine Premium-Mitgliedschaft, will ich jetzt verlängern, wie kann ich denn 2,50 Euro sparen? Ja, ja, das kann ich schon nicht mehr ertragen. Ey. Das kommt noch ganz kurz hinter, ich fahre jetzt in Bayern, da gehe ich 5 Minuten aufs Klo, habt ihr Cash-Tipps für mich? Ey. Ist schlimm, so eine Karte aufzumachen. Ehrlich, ey. Also ich vor allen Dingen immer, ich werde mir mal so eine Liste machen mit richtig verkackten Leitplanken-Mikros. Und der nächste sagt, habt ihr Tipps für Hamburg? Dem schicke ich gleich die ganze GPX-Datei zu. Kann alle abarbeiten. So die beschissensten Caches in Hamburg. Dann weiß er, dass die Geschmäcker unterschiedlich sind und dass es echt sinnlos ist, die Frage so platt zu stellen. Ja, vor allen Dingen, ne, also ich meine, es gibt so Seiten, die listen die Top-Caches nach Favoritenpunkten auf. Du kannst das im Umkreis nach Favoritenpunkten auch noch sortieren. Du hast Bookmark-Listen. Gerade für so, wie wir jetzt auf der Autobahn sind, könnte ich mir jetzt an der Bookmarkliste A1 rausdrucken und hätte dann praktisch alle an der A1, die ich mal einfach so abgreifen kann. Ist das denn so schwer? Ja, scheinbar schon. Also. Ja, ich meine, das ist sowieso, das war damals auch, als diese Foren anfingen, erinnere dich mal an die Frühzeit deines Internets, da ging es dann auch irgendwann los. Nicht mehr groß suchen, sondern einfach die Frage reinstellen. Ja, genau, ohne mal vorher auch nur 10 Sekunden zu gucken, ob man das vielleicht selber rausfindet. Ja, wo ist der Unterschied zwischen Blau und Grün? Kann mir das mal jemand sagen? Bumm, rein. Ich habe übrigens nochmal was zum Fremdschämen rausgesucht. Und zwar, du kennst ja Vierlagig Deluxe. Ja. Ist ja wie lange nicht mehr dabei? Kennt es so viel gesagt, aber ich weiß, wer es ist. Der ist aber bestimmt seit 2006 oder sogar oder so schon aufgehört. Dann hat er den Blog noch 2 Jahre stehen lassen oder so. Und irgendwann ist er dann dicht gemacht. Auf jeden Fall hat er seinen Webcam-Cache 2010 archiviert. Und der hat die Nummer, das sieht man schon an der GC-Nummer, GCMPA1. Und der schönste Geocacher der Welt, der Mann, der mit der schönsten Geocacherin der Welt cached, Gerti, ja, und Mod haben dann 2014 diesen Webcam-Cache gelockt. Man erkennt nichts auf dem Foto, der Cache ist auch nicht mehr da. Das hat schon was, oder? Ich meine, das hat eigentlich schon, ist das schon... Und gefaucht hat es da nicht? Ja, es liegt auch nicht im Mottwald. Nee, ich glaube, er hat sich jetzt auch ein halbes Jahr nirgends mit eintragen lassen. Also ein bisschen Ruhe eingelegt. Ich finde es schon wieder, das ist schon, also der würde es wahrscheinlich die Frage nie stellen. Kannst du mir mal irgendwelche Caches raussuchen, wenn der einen Cache, der seit 4 Jahren archiviert ist, findet und den loggt. Die muss man, ich weiß gar nicht, also so alt kann eine Pocket Query eigentlich kaum gewesen sein. Du kannst das schon nicht mehr einlesen, ist schon abgenutzt. Wir haben wahrscheinlich ein altes GPS da gefunden. Oh, wir sind ja schon in Osnabrück. Ich muss bald unser GPS-Gerät anmachen, wo wir einen Fechter eigentlich hin. Wir sind nicht in Osnabrück, wir sind jetzt gerade im Posthausen. Achso, Ottersberg, ja, habe ich mich verguckt. Ja. An Bremen fahren wir vorbei, ja. Können wir nochmal hupen dann. Das ist das Kuhkaff mit den 5 Einwohnern. Ja. Nee, also 4 Jahre alter. Die Nummer hast du die da? Ja, habe ich gesagt. GCMPA. Achso, okay. Kannst du dann auch auf mein Evernote drauf. Wollte ich gerade sagen, lösch das nicht. Ich muss das. Heute ist gut, Witzboy. Ich werde heute den Podcast auch fertig machen. Ich masturbiere mich dann in den Schlaf und du machst den Podcast fertig. Ich habe exakt 3 Tage Zeit dafür. Dann muss ich ja nach München. Oh. Und wenn ich aus München wiederkomme, geht es direkt nach Wuppertal mit Heike. Also muss ich tatsächlich schnell machen. Wie, wann ist denn das Event in München? Ja, nächstes Wochenende. Ach so. Ja. Giga. Musst du dich einmal eintragen. Kriegst du Announcements ohne Ende. So, wie so ein Timeline. Das läuft so runter. Das ist klar, ne? Dass du mich dann... das sollten wir nochmal machen, den Aufruf an unsere Hörer. Schreibt den Tracer bitte ins Logbuch und fotografiert das. Ja, ich habe breiten Stempel mit, wo ich alle unsere, die wir mal mit eintragen, drauf habe. Mein Traum ist ja, so 20 Fotos mit Tracer zu erhalten. Und die lesen irgendwann dieses Logbuch dann und denken, was ist denn das für ein Vollvogel? Hat sich jetzt 20 Mal eingetragen. Am besten so untereinander. Vielleicht lege ich auch noch ein zusätzliches Log aus. Mal gucken. Ja, kannst ja ein Logbuch hinlegen. 4555. In heißen Frittenfett. Übrigens komme ich jetzt, weiß ich endlich, warum ich hier nicht auf meine Evernote-Sachen so einfach komme. Ich verlinke das ja mal ins Internet dann praktisch. Also die Seite wäre schon als Sammler da, aber der holt sich dann die Daten aktuell aus dem Internet und das funktioniert im Moment nicht. Deswegen muss ich jetzt alles so ein bisschen aus dem Gedächtnis machen. Hast du den Russen-Porsche mitbekommen? Den Russen-Porsche? Ja, GC45 BNH. Nein. Was ist Russen-Porsche. Das? Ein Tradi in Sachsen-Anhalt. Russen-Porsche. Und der... Was ist das? In Wartburg oder wie? Nee, also ich weiß gar nicht, was für ein Fahrzeug es ist, ehrlich gesagt. Aber auf jeden Fall hat der Typ da ein Caching gelegt. Und ihm war wohl nicht klar, dass das kein Lost Place ist, wie er dachte und beschrieben hat, sondern dass da einer wohnt. Das hat er irgendwie übersehen dabei. Und der hat sich dann irgendwie wohl einen Account geklickt. Ja. Und hat dann erstmal einen Log geschrieben, wo er deutlich gemacht hat, dass bei jeder Berührung von seinem Zaun seine scheiß Alarmanlage angeht, die Autos alles fotografiert und er jetzt direkt zum Anwalt geht und einen am anderen verklagt, wenn das jetzt nicht aufhört. Ich meine, den Owner, also sorry, aber wie kann man denn bitte schön nicht merken, dass da noch jemand wohnt? Bevor ich da Cash hinlege, gucke ich doch da 2-3 Mal, ob da keiner wohnt oder was. Er kommt von der falschen Seite. Der war vielleicht im Urlaub. Ja, ich glaube, der war 3 Wochen im Urlaub und du warst 3 Mal da. Also, nee, sorry, die Location muss ja ziemlich verwüstet aussehen, wenn du glaubst, das ist ein Lost Place. Also, und dann legt er ihm da sozusagen das Ding auf den Hof. Er hat ihn jetzt aber dicht gemacht. Aber auch noch so mit so Worten, ich weiß gar nicht wie, also es war so eine Beschreibung, als wenn ihm das, da wohnt noch einer, das habe ich wohl übersehen, den machen wir mal lieber zu. Also richtig, der war sich nicht bei der Schuld bewusst, hatte ich das Gefühl. Ich fand alle unglaublich. Ich kann den Owner sowas von verstehen. Ich hätte, glaube ich, schon mit der Schrotflinte gestanden, wenn die da jeden Tag 10 Leute bei mir über den Hof. Ja, vor allem kommt die ja. Du schreibst, hat er wahrscheinlich noch LP, Lost Place Cash LPC reingeschrieben. Nee, er hieß tatsächlich Russen-Porsche, genau. Russen-Porsche, okay. Aber selbst der Name zieht natürlich auch schon so ein bisschen, ne? Aber ich, also stell mal vor, der hat... Wie kann man... Nee, sorry. Also manches... Ja, wenn du einfach mal einen Cash in die Gegend schmeißen möchtest und auch mal von dem Ruhm dein neues Seward LP T-Shirt verdienen willst oder an diesem Wettbewerb teilnehmen willst, dann legst du halt auch mal so einen Cash. Ich habe immer noch kein T-Shirt für München, fällt mir dazu. So deprimiert. Das war auch wieder so, was du in der Community auch so merkst, du musst echt vorsichtig sein, was du schreibst. Ich hatte ja nur getwittert, ich bin, glaube ich, der Einzige, der kein T-Shirt für München hat. Da wurde ich gleich so ein bisschen dezent und höflich zwar, aber trotzdem auch so ein bisschen kritisiert. Ja, aber du hast doch auch so eins mit Nassimation zu tun. Ja, ich habe sogar mehrere. Ich habe auch nicht geschrieben, dass ich das alles scheiße finde, sondern ich habe einfach nur geschrieben, dass ich keins habe für München. Ich habe nämlich einen Pullover, dafür ist das Wetter wohl nicht so. Okay. Dann habe ich dieses T-Shirt mit Nothing But Stones, das ist aber wirklich nur für Heike und mich oder so wie unser Hörertreffen. Ja? Sonst trage ich das einfach nicht. Und das war's, mehr habe ich nicht. Kannst du so ein T-Shirt anziehen? Bier formt diesen Körper. Ja. Das kriegen wir noch gekauft hier auf dem Weg. Nein, aber ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass die Leute da alle mit T-Shirt rumlaufen. Ich finde es im Moment auch nicht mehr schick, weil es einfach zu viele sind. Da ist der Gag jetzt irgendwie weg. Das war vor 2, 3 Jahren noch ganz witzig, aber jetzt. Aber ich finde es auch überhaupt nicht schlimm. Also das wurde gleich wieder völlig falsch aufgefasst. Ihr müsst nicht immer alle gleich glauben, dass man euch beleidigen will. Lest den Text einfach erstmal so, wie er da steht. Ist das jetzt wieder getroffene Hunde bellen? Nein. Das war jetzt also eine Aussage von Pobacke 0815. Ja, genau. Obwohl, das hat was, wenn du damit so richtig rumläuft. Das bitte schicken an pobacke0815@beschwerde.de. Das ist ein direkter Treser. Gibt's wahrscheinlich auch. Kommt Jeremy raus. Nee, hatte ich nachgeguckt. Gibt's noch nicht, die Accounts. Ja, die gibt's spätestens nach dieser Folge. Ich war zu spät dran, sonst hätte ich mir auch tatsächlich noch ein T-Shirt gemacht, aber. Also wie gesagt, das mit den T-Shirts nicht falsch auffassen. Ich hab einfach nur kein T-Shirt für München. Das war alles, was ich damit sagen wollte. Mich stören die T-Shirts überhaupt nicht. Ich finde das nicht mehr so besonders. Deswegen hole ich mir auch keins, weil irgendwie jeder eins hat. Dann ist ja der Gag weg. Aber also ich habe da auch nichts gegen, um Gottes Willen. Das ist jetzt wieder auch toll, weil letztens auf Facebook, wo bekomme ich denn so einen Travel-Bug-Sticker für mein Auto her? Frage. Hä? Also, du siehst das. Wie kann ich mich dagegen wehren, müsste er die Frage sagen. Also, selbst wenn du Travelbug-Sticker eingibst oder Aufkleber, hast du schon 35 Anbieter. Aber da ging es jetzt auch nicht darum, ich möchte es jetzt auch nicht in einem Geocoin- oder Geocacher-Shop bestellen, weil die sind so teuer. Oh. Ich möchte es lieber selber beim Aufkleberladen. Ja, dann mal dir das doch Ding selber, das Ding ist so noch einfacher. Oh. Und klaust dir die Dings nochmal einfach irgendwo, wo schon abgelaufen ist. Ah, komm, da werden wir jetzt wird's wieder zu ernst. Ihr seht, ihr nehmt das Hobby durchaus ernst. Ja. Aber Lost Place habe ich noch einen zu. Ja, okay. GC2R7TE zwischen Leberwurst und grünen Knackern, in Klammern LP. Das sind so geile Namen. Aus Berlin war ein Mystery. Ich habe da auch nicht viel zu gelesen, ich habe das nur am Rande mitgekriegt. Das war wohl ein Lost Place auf Privatgelände, das dem echt selber gehörte. Also vollkommen okay. Ja. Und selbst den haben sie ihm jetzt kaputt gemacht. Also du musstest ihn wohl mit Kalender, glaube ich, sogar eintragen. Und es war auf Privatgelände. Also es war völlig erlaubt, alles gut und so. Und selbst da haben wohl welche, da musste man irgendwie am Wasserhahn was suchen oder so. Und die haben das ganze Wasserrohr abgerissen. Und ja. Wohlgemerkt, das war alles noch heile. Also jetzt hat der Owner das Ding nicht gemacht, weil er die Schnauze endgültig wohl voll hat. Er überlegt, ob er es nochmal aufmacht. Aber es hört sich ehrlich gesagt nicht so an. Du meinst, da waren wieder die Panzercacher ja, unterwegs. Ja, tatsächlich. Und das, obwohl die wissen, dass, also stand im Listing auch, dass das dem Owner, also das ist, wie doof muss man denn sein? Ja, das ist, weil du keine Zeit mehr hast, weil du dir halt 5 Lost Places am Tag da rein haust und dann stellst du fest, und hat 15 Stationen. Also da muss schnell gehen. Da bin ich immer wieder erstaunt und auch das ist wieder nicht negativ gemeint, sondern einfach, ich begreife es einfach nicht, wenn ich so lese, boah, wir fahren nochmal in den Osten rüber, wir machen nochmal über das Wochenende 17 Lost Places. Dann denke ich immer, ja, aber dann weißt du doch, beim 5. schon nicht mehr, wie der 1. war. Aber macht das dann wirklich Spaß? Ich habe früher ja auch viele Lost Places gemacht, aber maximal einen am Tag, weil ich den danach auch sacken lassen wollte. Also ja, ich habe früher Lost Places gemacht, ohne dass ich wusste, dass es Geocaching gibt. Übrigens auch tolle Erfahrungen da gemacht. Dann gingen halt welche mit 14-Jährigen, 15-Jährigen, vielleicht auch 13-Jährigen Kindern dahin und sagen, wir gehen da mal oben hoch und ihr wartet mal hier. Das ist ja besonders. Was glaubst du, was die gemacht haben? Klar, hinterher. Haben sie erstmal ein paar Steine genommen, ein paar Fenster da. Ah, okay. Mann. Wollen wir mal was Positives? Ja. Hast du denn, das ist was für dich, der Pastor Bode Weg Wandercache. Ja, von Lüneburg bis Niederhavelbeck von Lufolk. Ja, gelesen hatte ich davon. Das war aber der ist wieder so ewig weit, ne? Stimmt, Lufolk, Lufolg, so, also für Lüneburg gelegt. Ja, hat auch eine Schwierigkeit von 4 und daran von 4,5. Ist ein 50 Kilometer Wandercache, Wilhelm Bode Wanderweg folgt. Das war ja der Heidepastor, ja. Erster Naturpark, erste Totengrund gekauft, Raiffeisenkasse, so eine regionale Prominenz. GSAK habe ich den, ja. Bin ich schon dran. Also ich werde ihn wahrscheinlich nicht. Die ersten Loks sind ja schon drin, dass sie das an einem Tag bewältigt haben. Oh, ja. 50 Kilometer einen Tag. Ja, nee, wir wollen das auf Brustwarzen in einem Tag machen. Nee, das war ganz nett geschrieben. Die waren nachher wirklich weg. Also 50 Kilometer ist schon mal eine ganz andere Sache als 21, ja? Ja, ich will, aber deswegen, irgendwer schrieb ja, das müsste was für mich sein. Nee, habe ich auch in irgendeinem Artikel schon mal geschrieben. Ich hätte viel lieber welche mit 20 Kilometer, die ich an einem Tag gut laufen kann und nicht immer dieses... Weil jetzt kommt genau das, was ich dir vorher hätte sagen können. Ja, mach nett geschrieben sein, aber es geht jetzt wieder drum, wer macht den als erstes an einem Tag, wer macht den als erstes an einem Tag rückwärts, wer auf Brustwarzen, wer schafft ihn unter zwei Stunden. Im Kopfstand, genau, unter zwei Stunden. Warum wandert ihr nicht einfach, genießt die Natur und schreibt am Ende, war ein toller Cache. So kann man das auch durchaus machen. Aber er liest sich auf jeden Fall, als wäre er toll. Ich habe von diesem Owner jetzt einen anderen gemacht, der so ähnlich aufgebaut ist, so etwas kürzer, 6 Kilometer. Der war auch in Ordnung. Ja, also schön mit Bildern zu ordnen, wo du dann wirklich mal in dich kehren kannst und die Natur genießen. Davon ab, glaube ich sofort. Ich bin im Moment nur wieder so ein bisschen... Stinkig? Nee, stinkig nicht mal. Aber es ist so gerade wieder, irgendwie habe ich so das Gefühl, es ist wieder die Zeit, wo... wir sind genauso... Ja, wir sind Selbstdarsteller wie alle anderen auch, aber im Moment fließt das wieder so über. Ich weiß gar nicht warum, ob das damit zu tun hat, dass wir, ja, ich weiß es ehrlich nicht. Ich keine Ahnung, woran es liegt, aber die Selbstdarstellung artet im Moment wieder so ein bisschen in ich weiß gar nicht was aus. Also, weißt du, wo wir gerade jetzt gleich vorbeifahren? Wir fahren, sind jetzt in Stur. Jetzt müssen wir mal beide winken und kurz hupen. Achtung. Wieso? Wer fährt da? Der Michael wohnt da. Michael? Ja. Welcher Michael? Der Michael. Muss ich kennen? Ja, kennst du. Echt? Ja. Michael P. Michael P.? Ah, überlege ich da ja noch. Michael Pfaff. Ach, der Blocker. Ja, sag doch der Teufel, der weiß ich, wie du meinst. Nein, wir sagen ja nicht mehr der Teufel. Ich ja. Jetzt hat sich ausgeteufelt. Ja, das ist mir egal. Ich habe ihn praktisch bekehrt. Für mich ist das der Teufel. So, dann war ich natürlich auch mal, ich bring mal hier ein bisschen, wenn du suchst. Hast ja, ich habe der Parkplatz ist in 9 Kilometer Luftlinie. Wenn welcher Parkplatz? Sehe, oder was? Nee, gar nicht wahr. Kann nicht sein, wir sind doch jetzt noch nicht, wir sind jetzt nicht. Nein, ich sehe das gerade. Wir haben also noch 56 Kilometer Luftlinie bis zum Parkplatz in Vechta. Da ist ein Parkplatz angegeben, den nehmen wir am besten, der liegt so mittendrin. Okay, dann müsste ich ja vorher nach, ich erleichtere mich einfach wie immer in die Nature. Kannst du aus der Tür hier, oder ist doch. Mittelkonsole hat doch ein Fach. Ich bin mal ja wieder durch die Republik gezogen und du warst ja auch in Kassel, habe ich gesehen, da bist du dran vorbeigefahren. Ja, weil, Kassel war cool, ja. Kurz hinter Hannover liegt ein TB-Hotel A7 A39 B6 von Wildholler GC4 TXQT. Ein Large, einfach zu erreichen. Toll gemacht. Es ist diesmal kein Stromkasten, sondern es ist was anderes, was auch viel rumsteht, wo du einfach denkst, da könnte ich auch mal einen Cache reinlegen. Und der Owner hat es gemacht. Hat mir sehr gut gefallen. Da habe ich mal wieder einfach mal so eine, ich verschenke ja manchmal so Coins. Ja. Und das hat mir auch gefallen, weil da haben sich nämlich welche dafür bedankt. Das kriegt man nicht so häufig mit. Ja, das stimmt. Sondern man, danke, haben wir gefunden, freut uns, warum machst du das? Warum mache ich das? Ja, weil er Fans haben will. Wir sind Selbstdarsteller und wir sind die Weltherrscher und da müssen wir auch ein bisschen abgeben wieder, finde ich. Warum mache ich das? Ich möchte angebetet werden, jeden Tag 18.30 Uhr. Ja, also habt ihr gehört, Teppich ausrollen Richtung... Wie heißt das Kaff, wo du im Moment... Also das darf man ja nicht sagen. Das darf man... Das Probe Richtung Winsen. Seevetal, kannst du ruhig sagen, weil das so gibt es ja nicht. Na, stimmt, das ist so platt, da wohnen so viele, so wenige. Da wohnt die Elite. Die Elite von Deutschland. Oder die Vollzeit-Modeberater. Also wir. Ja, also der hat mir sehr gut gefallen. Kann ich euch nur empfehlen, wenn man auf dem Weg jetzt nach Kassel seid, wie der Jörg. Und wieder, ihr seid natürlich dran vorbeigefahren. Jetzt bist du schon wieder bei besonderen Caches. Ja, du wolltest ja über Kassel erzählen. Dann ziehe ich den auch kurz vor hier. Besonderen Cache GC52JYC Sneewantur. Das war jetzt von Stolzern. Ja, das ist Schneewarding und dann in Plattdeutsch also. Sneewand. Das ist eine Tour, hatte ich aber auch als Artikel reingestellt, nur wer den jetzt nicht mitgekriegt hat. 29 Kilometer waren es bei uns, angeblich sonst nur 24 sein. Ich weiß nicht, was wir da verkehrt gemacht haben. Das sind so, waren das 20 Caches so um den Dreh. Ja, 9 Stunden waren wir unterwegs, Hälfte Heide, Hälfte Wald, so grob über den Daumen. Und jeder Cache wieder so was Besonderes. Also nichts, wo man jetzt 3 Stunden sitzt, aber nichts hinter den Baum geschmissen, sondern immer... Entweder ein schönes Versteck oder eine gute Idee oder optisch gut oder irgendwas war immer. Also sehr, sehr zu empfehlen. Einmal um Schneeberding drumherum, ne? Ja, genau. Einmal rund um Schneeberding. Das ist wirklich toll zu laufen. Tolle Strecke, wirklich. Ich habe sogar die Bonis diesmal mitgemacht. Oh. Ja, weil Team Spike mit dabei war und das gemacht hat. Ich wollte dir noch die Bonis geben. Ich habe die nicht mehr, aber ich kann dir grob beschreiben, wo die sind. Die findest du dann auch. Ach du, vom Rosengarten. Ja, ich zeige das auf Google Earth, dann findest du das. Ja, die schicken wir mal nochmal per Mail. Auf jeden Fall die Schneebahnrunde und vor allen Dingen auch die Bonis. Der Super-Boni ist wirklich toll. Also es ist ein normaler Boni und ein Super-Boni. Wir haben natürlich einmal wieder vergessen, einen aufzuschreiben. Ein Super-Boni. Ja, aber der Super-Bonus ist wirklich klasse. Also der ist toll gemacht. Das hat richtig Spaß gemacht. Also ganz tolle Runde. Die wird dann mal zwischendurch eingeschoben. Kann man empfehlen. Super-Boni. Ja. Dann könnten wir ja noch den Mega-Boni und den Giga-Boni nehmen. Nee, das war ja bei der Kartenspielrunde. Da gab es ja noch, ich weiß gar nicht, wie die hießen. Da gab es ja irgendwie... Den Super-Mega-Boni. Da gab es noch 30 Bonis oder irre. Egal. Also auf jeden Fall auch zu empfehlen. Und dann, ja, Kassel, das kann man kurz machen. Kassel, Berghöhe, nee, wie heißt das? Wilhelmshöhe. Berg, irgendwas, Wilhelmshöhe. Bergpark, Wilhelmshöhe? Bergpark. Bergpark, Wilhelmshöhe. Wieso fährt das Arschloch in der Mitte, wenn rechts alles frei ist? Ja. Soll ich ihm den Finger zeigen? Wir überholen ihn jetzt mal rechts, ganz einfach. Deutscher, ja. Holländer wieder. Oh, der ist scheint tot. Mann. Ja, Bergpark Wilhelmshöhe fand ich richtig geil. Ja. Die Letterbox fand ich richtig schlecht. Nein, die ist eigentlich ganz gut, die führt einen auf eine geile Location, aber dadurch, dass man einmal echt nicht genau weiß, welchen Weg er meint und auf beiden zu Stellen kommt, die zur Beschreibung passen, ist das schon mal das erste Problem. Dann ist die Station, die man da finden soll, komplett eingerüstet. Also auch das war bei mir auch so. Ja, also dann muss man schon ein bisschen, wieder, wenn ein Anfänger ist, der kommt nicht darauf zu interpolieren. Also das fand ich schon ein bisschen unglücklich und das hätte jetzt auch schon mal gepflegt sein können, nachdem das schon Wochen und Monate bekannt ist. Also abgefallen. Also fand ich ein bisschen unglücklich. Ansonsten die Location, klar. Wenn einer einen Cache sucht, der einen den Bergpark richtig schön zeigt, dann lass die Letterbox liegen und nimm lieber den Where I Go. Oh, wie geil. Also, der ist so süß, der labert dich die ganze Zeit auf Italienisch voll, also mit italienischem Dialekt, also richtig süß. Okay. Und der führt komplett runter bis zum Wasser wieder, von oben, der fängt beim Herkules an. Oh. Du gehst komplett runter und komplett wieder hoch. Oh, herrlich. Also wirklich anstrengend, aber super schön. Selbst Heike war begeistert wegen diesem kleinen italienischen Männchen, das einfach voll labert zwischendurch. Also der hat richtig Spaß gemacht. Den Where I Go kann ich uneingeschränkt empfehlen. Die Letterbox, die müsste mal gepflegt werden. Dann ist sie vielleicht wieder richtig gut. So war sie so ein bisschen. Also wir hatten das Glück. Wie lange bauen die denn da? Ich glaube, ich habe vor einem Jahr gelockt, die Letterbox. Da war das Ding schon eingezäunt. Und dann kannst du das nämlich ab. Okay. Where I Go ist ja nicht so ganz mein Ding, weil ich habe das in Dresden jetzt auch mal probiert. Da gibt es auch so den Stadtrundgang und wie das heißt. Das ist mir dreimal abgestürzt und da hatte ich keinen Bock mehr. Ja, dann hast du aber wirklich, du hast ein iPhone, ne? Nee, ich habe natürlich kein iPhone. Ich bin bei der Weltmarke BlackBerry. Nein, ich hab's auf meinen Oregon. Und das ist noch schlimmer. Lassen. Ja, okay, dann kann ich dich verstehen. Also darauf hatte ich es auch mal probiert. Auf dem Colorado ging das nämlich auch. Das lief nicht so schön. Auf dem Handy läuft das erheblich besser. Und dann macht das auch richtig Spaß. Also kommt natürlich auch dran, aber gut programmiert ist. Also dieser Totti da, Hausmeister Totti oder wie er hieß, Der war einfach süß gemacht und du musstest nur so ein paar Fragen beantworten und wenn du eine Frage falsch hattest, war nicht zu Ende, sondern dann musstest du 5 Minuten warten, was da aber überhaupt nicht stört bei der schönen Gegend. Ja, vor allen Dingen beim Aufstieg, ne? Guck mal, zieht sich das zu? Hast du eine Regenjacke mit? Ja. Okay. Und auch Hose. Und was man auch dringend machen sollte in Kassel ist der Zoo. Das ist ja wohl der geilste Zoo, den ich in meinem Leben gesehen habe. Das ist so bei Bauer Harms hinten im Stall. Der ist jetzt ab. Das hört sich an, als wäre dein Handy angegangen. Hast du doch nicht ausgestellt. Nee, mein Handy ist nicht an. Ja, mein Tablet meldet irgendwas. Ach, das erinnert mich jetzt an Cashen in Fechter. Das ist neu, das Tablet hier, deswegen kenne ich mich noch nicht so mal aus. Was ist denn das jetzt? Das ist auch wieder Nexus 7, aber das ist das neuere Modell, weil da kann ich eine UMTS-Karte reinstecken. Das ging bei meinem anderen nicht und das nervte mich langsam. Das habe ich jetzt an HS Michel verkauft. Das alte. Das wird immer so geschert. Mein altes iPad habe ich auch an die Sockenpuppe verkauft, an Ulf. Ah, den Ulfer. Den Ulfer. Wenn wir schon dabei sind, hier muss ja schamlos Werbung machen. Wenn einer noch ein Mobile Wi-Fi braucht, ne? Also für 15 Euro könnt ihr das Ding haben. Also so ein Huawei E585 oder was, kann UMTS. Der Akku ist völlig platt, aber mit USB habe ich das im Auto immer als WLAN-Point benutzt. Funktioniert 100%. 15 Euro, dann bin ich wenigstens meine Versandkosten alles wieder raus, dann könnt ihr das Ding haben, wenn eine Adresse haben sollte. Ich schmeiß sowas einfach unten in den Müll immer, muss ich ehrlich sagen. Na, dann ziehen wir es jetzt durch. Wenn einer mal von euch gekuschelt werden möchte, für 20 Euro 5 Minuten hier, könnte ich machen. Genau, einer von denen einfach vor. Nee, also eBay mache ich nicht mehr, das ist mir zu blöd, das ist alles. Ja, okay. eBay kuscheln reinstellen ist auch doof. Obwohl, das könnte man auch probieren. Ne? Du hast jetzt aber nicht den von Bonnie und Clyde, nee, den ich dir da noch in Kassel empfohlen hatte. Nee, die ganzen super guten. Erstmal die so ein bisschen außerhalb lagen. Da, ich hatte auch von Elli Pirelli einen Tipp bekommen. Da hätten wir aber hinfahren müssen mit dem Auto. Und nachdem ich gesehen habe, dass in der Stadt Straßenbahn fahren, das mag ich gar nicht. Da lasse ich mein Auto stehen. Und wir hatten auch einen Parkplatz direkt vom Bahnhof Wilhelmshöhe. Ja. Da konnten wir gleich für 5 Tage bezahlen. Da haben wir das Ding stehen lassen und haben das Auto auch bis zum Ende, stand da auch warm und trocken. Weil wir konnten alles schön mit Nahverkehrsmitteln machen. Wir hatten nämlich eine Karte vom Hotel umsonst dazugekriegt. Kann man auch nochmal sagen, Best Western mache ich gnadenlos gerne Werbung für, geile Kette. Und auch in Kassel, tolles Hotel. Also das, da war man gut behandelt. Ein Traumfrühstück. Was immer bedeutet, dass ich nach einer Stunde sagen muss, Heike, jetzt lass uns bitte mal los. Ja, lass uns das mal abgehen. Die ist so dürr und probiert kaum was, ne? Und isst nicht viel. Ne? Aber die probiert alles dann. Also wirklich alles. Da wird zur Not auch noch eine Eierschale gefressen. Hauptsache alles einmal ausprobiert. Und ich sitze da und denke, bitte, ich möchte doch mal raus. Jetzt hast du aber gemobbt an der Eierschale. Nee, sie muss alles probieren. Ich finde das ja auch gut, weil sie mir aber sagen kann, ob das schmeckt. Aber das ist dann manchmal so zeitmäßig. Und das war ein Riesenbuffet da. Also Best Western, ich finde das so die Hotelkette echt gut. Die ist auch gut. Aber mein Favorite in Deutschland ist aktuell diese Motel One-Kette. Die haben ein schlechtes Frühstück. Das hole ich mir dann meistens immer beim Bäcker. Oder ich empfinde es jetzt nicht als reichhaltig. Aber die Zimmer sind immer geil. Du kriegst immer sofort Free WLAN. Ja, das hatte ich da auch. Ich finde es immer ganz gut, wenn das alles so einen Standard hat. Wenn du reinkommst, ja, genau, und weißt, was du dann bekommst. Deswegen sind wir Best Western. Ich habe auch gesagt, das Billigste, egal wo du hinkommst, auf Events oder so, die erzählen dir alle gleich erstmal, oh, aber du kannst viel günstiger da und da und da gibt es auch noch eine Jugendherberge. Ja, sei euch gegönnt und wenn ihr da Spaß dran habt, geht da auch rein. Ich gehe in keine Jugendherberge. Ich weiß, dass die moderner geworden sind, aber das hat keinen Hotelstandard. Punkt. Also das ist einfach so. Auf dem 12-Mann-Zimmer. Nein, 2 Klos für die Etage. Du kriegst ja mittlerweile auch ein oder zwei Zimmer mit Toilette drin und so. Aber nee, also da ist ich. Für mich gehört das mit zum Urlaub, dass auch das Hotel schön ist. Ja, das kostet auch ein bisschen mehr. Und ja, ist auch irgendwo ein Limit gesetzt. Es gibt zum Beispiel da oben in der Berghöhe direkt auch ein Hotel. Da hatten wir erst überlegt, reinzugehen. Kostet allerdings 150 die Nacht. Dafür bin ich dann doch wieder zu wenig im Hotel, als dass ich das ausgeben würde. Also da hat man manchmal so das Gefühl, diese Geocaching-Community ist so ein Schnappervolk. Ja. Aber wir sind so weit verbreitet. Ich habe letztens auch mal einen gesehen, der kam mit einem Porsche zu. Wir haben einen Geocacher mit einem Porsche auf jeden Fall. Warum nicht? Why not? Und der wirst aber immer blöd angeguckt, wenn du nicht das billige 2-Sterne-Hotel nimmst, sondern den 4-Sterne-Luxus. Ja. Oder 5, 4 ist ja noch gar kein Luxus. Manchmal muss ich echt dafür entschuldigen, dass du nicht mit in dem billigsten Ding da reingegangen bist. Ich finde das auch gar nicht schlimm, wenn man jetzt mit echt 10 Leuten da runterfährt, zum Beispiel nach München, und geht dann zusammen in die Jugendherberge, kann ich das sogar nachvollziehen, weil das ja auch ein Gruppenerlebnis ist. Weißt du, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber ich möchte mit Heike hin und das Erste, was ich haben möchte, ein eigenes Klo. Punkt. Da führt für mich kein Weg dran vorbei. Ich scheiß nicht in so ein Ding, wo 10 Leute vor mir morgens raus. Du nimmst raus, also dieses Pappteil mit. Busch ist da mitten im Park auf. Genau. Stimmt nicht. Es war nämlich so eine Papptoilette mit. Das ist eine geile Idee. Nee, das ist gut. Das muss aber ich dann mitten davor, vor der Bühne. Wenn wieder irgendjemand singt oder irgendein Cash versteckt, sitzt du gerade da. Und nee, ich sag, der steckt da unten drin. Nee, komm, ey, jetzt wird's zu eklig. Sonst schalten die ersten ab. Das ja, aber so ist es bei uns auch. Nicht, dass wir ein eigenes Klo wollen oder irgendwo einen Bob in die Bahn legen, sondern dass wir gern abends dann nochmal mit einem Cocktail oder so an der Bar sitzen beim Feuer, dann können die draußen gerne ihren Grill aufbauen und ihre Dosensuppe dann machen. Das ist alles normal, aber für uns, wir hätten es dann gern gemütlich. Ja, geht mir aus. Genauso busy. Ich bin auch nicht bis zum Ende auf solchen Events, sondern ich bin da immer, mach Winke, Winke und tschüss. Kinders, als Weltherrscher muss man auch ein bisschen drüber stehen. Ja, deswegen nimmst du ja künftig deine eigenen Drohnen mit. Hey, das mit dem Mann Klo, das muss ich nochmal überdenken. Was haben wir als nächstes? Ich habe noch Überwachung, Mord und Totschlag. GC5747F Blaupinau in Sachsen. Den haben wir ja zugespielt bekommen per Mail, ja. Ja, aber auch nochmal die Loks habe ich mir dann angeguckt. Also jetzt, wir wissen jetzt, wie er aussieht, aber ich glaube, das ist sowieso veröffentlicht worden danach. Die Box irgendwo auf Facebook oder so nochmal. Ja, wir wissen, wie sie vorher aussahen, wie sie nachher aussahen. Ja, also keine Frage, alles ist Sauerei, was da passiert ist, alles überhaupt kein Thema. Wir müssen vielleicht erstmal erklären, was es für eine Box war. Es war, es ist ein, so eine Art Travel-Bug-Hotel. Ja. Und normale Plastikbox, etwas größer, also... Ja. Ja, vielleicht, weiß ich nicht, 20 Liter oder so, schon groß. Ja, und da hat er eine Strebe reingezogen und dabei wie so eine Wohnung von oben gebastelt. Mit Männchen, mit Bett. Super süß anzusehen. Also wie so ein Querschnitt durch ein Haus sieht das aus ein bisschen, ja. Genau. Und genau das fehlte dann bei der Wartung. Mhm. Das heißt, es war nur noch die Box und die Steine unten zur Beschwerung drin. Hat jemand praktisch komplett das Inlay mitgenommen. Mhm. Also unheimlich liebevoll und schick gemacht, ohne jede Frage. Und dann habe ich die Loks gelesen und da, ehrlich gesagt, ist mir das Essen aus dem Gesicht gefallen. Also angeblich hätte der Owner da von seinem Sohn oder irgendwie so eine Wildkamera geschenkt bekommen, hätte die da rangehängt und er hätte ja die, die da waren, samt Nummernschild fotografiert und die hätten jetzt irgendwie 3 Tage Zeit, sich zu melden, sonst würde er sie anzeigen und das fand er auch ganz toll, so ein List im Note, wo ich schon dachte, Junge, was du da machst. Wenn der dich anklagt, wird es für dich teurer als für dich als andersrum. Ja, da ist. Naja, okay. Ja, er hat da Überwachung aufgebaut. Ich meine, da hört es dann auch mal langsam auf. Und das ist wieder so ein Punkt, wo ich denke, da weiß ich nicht genug. Der Owner kann super sympathisch sein, das weiß ich gar nicht. Aber wenn einer schon so da schreibt, dann kann das auch wieder einer sein, der sich gerne an anderen reibt, um das mal vorsichtig zu formulieren, wie wir es ja auch tun. Und dann kann ich mir auch schon wieder eher vorstellen, warum sein Cash zerlegt wurde. Also mir fehlt so ein bisschen die Hintergrundwissen, um das wirklich beurteilen zu können. Ich finde das alles sehr komisch. Also wir reiben uns ja nur an anderen, um Wärme zu erzeugen. Kuschelige Wärme. So genau. Muss das erstmal sagen. Wir nehmen das ja nicht so ernst. Also so wie ich das einschätze, der hat sich da Mühe gegeben für seinen Cash. Ja, absolut. Das hat ihn jetzt irgendeiner rausgeklaut, was wirklich unter aller Sau ist. Absolut. Und das frustriert dich natürlich und erzeugt bei dir Spannung. Und dann schreibst du das natürlich rein. Die Frage ist, ich glaube nicht, dass eine Kamera da war. Ich auch nicht. Sondern das soll so ein bisschen Druck erzeugen. Ja. Vor allen Dingen sucht er jetzt im Moment auf Facebook, ne? Nach diesem Teil. Was ich mich frage, warum eigentlich, wenn er noch die Kamera da hatte. Also sorry, ja. Ich will das gar nicht, also ja, ich kann das alles nachvollziehen, aber ich finde das, ehrlich gesagt, auf mich macht das Ganze ein bisschen kindischen Eindruck. Also das ist gar nicht böse gemeint, sondern das ist so, ich drohe mal und dann drohe ich doch nicht mehr und wenn er sich vorher auch so benommen hat, das weiß ich eben nicht. Aber wenn das ein Owner ist, der sich immer so benimmt, dann weiß ich auch nicht, ob dieses wirklich geklaut wurde oder ob er sich mit einem falschen Mal angelegt hatte. Nein, keine Ahnung. Ja, das kann natürlich sein, aber ich glaube es eher nicht. Das ist so ein bisschen... Vielleicht auch die Hilflosigkeit. Du bist jetzt bei diesem Hobby, bastelst eine schöne Dose, du kriegst auch tolle Loks und die sahen ja wirklich wunderbar absolut, aus. Absolut. Und jetzt kommt irgendein Schweinehund, der, was weiß ich, eine schlechte Kindheit hat und sagt, ja, ich klau dem mal das komplette Inlay, weil mein Kind damit spielen will. So, und dann fühlst du dich natürlich auch hilflos. Übrigens, da in 5 Kilometern müsste ich mal für kleine Tracers gehen. Und dann fühlst du dich natürlich so hilflos, weil du einfach nichts machen kannst. Du kannst jetzt die Community, dir hilft keiner. Reagiere ich das so? Also ich finde die Reaktion ehrlich. Also das ist gerade böse, weil das wirkt einfach echt ein bisschen kindisch. Ja, du jetzt nicht so, weil du schon seit Christi Geburt dabei bist und das auch schon häufig erlebt hast. Aber wenn du jetzt neu bist, dann ist es halt so. Weißt du, denkst dann, die große Community ist, alle sind lieb und nett und dann klauen sie dir auf dem Mega irgendwelche Coins und dem klauen sie die Hälfte des Inhalts der Dose. Zumal es ja auch andererseits... Sag mal, Versuche ist es ja auch mal wert. Ich meine, vielleicht hätte das Drohgebärde hätte ja auch klappen können, dass der wirklich dachte, er ist fotografiert worden. Es gibt ja solche Teile schon. Also viele, das ist jetzt mal als Tipp, haben Gerätschaften oder Inlays hinten mit UV-Farbe einfach gekennzeichnet. Ach ja, UV und, ist natürlich eine gute Idee, ja. Meistens ist der Cacher ja dann im Umkreis und wenn dann irgendwas Neues entsteht, man cacht das ja eh ab, leuchtet es mal ab und siehe da, das Vogelhaus ist ja meine Initial hinten dran. Stimmt. So, dann weiß ich gleich, wie es ist. Ich fand es halt nur, wie ich es las, es kommt komisch rüber. Also es ist ja okay, wie gesagt, ich will ihm da auch keinen Vorwurf machen, um Gottes Willen. Er ist ja da der Geschädigte und nicht der Schädigende. Ja. Aber ich finde, das befremdet mich immer, wenn ich da sowas lese. Das ist so... Aber da ist es dann wieder, weißt du, da für die gibt es dann keinen Aufruf. Ja, das stimmt. Da würde ich tatsächlich für solch, wenn ich weiß, dass ein Owner der laufend solche macht, wenn das jetzt Gerald passiert, da würde ich eher für spenden als für andere Geschichten. Weil der seit Jahren sowas macht, und man sieht ja, dass da Geld reinfließt. Das machst du ja alles nicht umsonst. Also wie ich Gerald kenne, würde er das noch nicht mal annehmen. Aber, ja, das stimmt. Aber du kannst ja ein Event machen. Dann kostet halt die Bratwurst nicht 1,50 Euro, sondern 2,50 Euro. Genau, und der eine Euro ist hin und dann hat er wenigstens, ist er auch ein bisschen, will der jetzt hier vor uns noch reinziehen? Ja, der will die Dreiecks mein Gott. Jetzt regnet es aber. Gut, dass ich vorher nochmal... Ja, was ist Kackwetter? Weil das gerade ist Inches. Auch nicht schlecht. Die hupen wir erstmal von der Straße. Dann habe ich noch einen. Ich kann dir noch eine Empfehlung bei uns in der Gegend machen. Ist jetzt nichts Spektakuläres, hat mich aber trotzdem überrascht. Der Cache heißt Archimedes. Das ist auch so ein bisschen, was man da machen muss. GC57282, wusste ich gar nicht, dass es jetzt nur noch Nummern gibt, von MG-Neufi. Sieht für mich so ein bisschen aus. Er hat irgendwas gebastelt im Garten, hat im Baumarkt was übergehabt und hat dann sich eine kleine Dose rausgebastelt. Ist auf jeden Fall sehr professionell gemacht. Ich kann es ja, klar, um was geht es? Man muss ein bisschen Wasser mitnehmen oder findet in der Nähe Wasser, muss das reinkippen, Dose kommt oben raus. Tausendmal schon passiert. Ja, klar. Aber da ist auch noch so ein kleines Gimmick drin, dass man das Wasser auch rauskriegt. Bei den meisten läuft es durch ein Loch. Bei ihm läuft es so unten durch so ein Wasser nochmal so raus. Super süß. Bei Snevan waren 6 Löcher. Das kann ich dir sagen, ist auch scheiße. Ja, siehst du? Und da hat er schon weitergedacht. Also bei dem Regen steige ich jetzt aber nicht aus. Naja, okay, ich steige dann doch aus. Könnt ihr mal machen, liegt... wo liegt er denn? Wo liegt der? Liegt irgendwo in der Walachei bei mir zwischen Horst und Maschen. Also, jetzt nichts Herausragendes, aber ein lustiges Gimmick und auf jeden Fall erwähnenswert und viel besser als die ein oder andere Paddling-Dose da. Da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht, wie er das Problem, was andere mit 6 Löchern versuchen zu lösen, besser hin. Das mit den 6 Löchern war ganz witzig, weil du wirklich zu zweit arbeiten musstest. Was natürlich nervig ist, wenn du allein unterwegs bist. Kaugummi drauf, man muss ja, nee, ich hab immer Gaffer-Tape dabei, also von daher kriege ich da auch eine Lösung. Aber was ist hier denn los? Das ist ja voll, haben die alle Durchfall? Ist das hier die Pinkelstation? Ist doch gar kein Ferienbeginn, ist doch im Moment geil, war doch schon. Ja. Na egal. Egal. Jetzt fahren wir. Aha. Jetzt da raus, also rausfahren da oben. Nee, ich stelle mich hier hin, hier ist noch einer. Achso, zum Pinkeln? Ja, ich meine, ich könnte auch da hinten hingehen. Ja, ich gehe hier hin. Das ist, wo immer du willst. Ich gehe mal hier. Immer so frisch gepflegt. Es liegt hier vielleicht ein Cache. Können wir den gleich machen? Keine Ahnung, ich habe keine mit. Ich drück mal auf Stopp so lange. Egal. Nee, das passt schon. Wenn wir ein bisschen Lautstärkeunterschiede haben, passen wir uns den Podcast an. Außerdem ist das ein bisschen schwierig im Auto. Viel haben wir auch nicht mehr. Geocaching-Schlange, genau. Kam bei steinhügel.com. Schlangenalarmwald. Ja. Hast du das gelesen? Ja, ich hatte es nicht auswendig hier, weil ich habe ja keinen Internetzugang im Moment. Ich muss ja erstmal kurz jetzt über meine Klo-Erfahrung reden. Nee, lass mal lieber. Alter Schwede, erstmal standen die da an und dann, ich hasse es ja, weißt du, du stehst da in deinem Pinkelbecken und hinter dir steht dann schon einer und wartet. Ja, wenn er nicht mit benutzt, finde ich, geht das. Ja, und hinten auf dem Klo legt einer eine Geburt hin. Oh, das finde ich immer, deswegen gehe ich immer nicht auf Campingplätze, weil da scheinen die Männer immer alle zu gebären auf Klo. Also, statt immer ein bisschen lauter machen. Okay, ich habe Stein zurück. Das hat mich jetzt einfach beschäftigt. Steinhügel. Also, wieso du bei Steinhügel kommen jetzt auf. Also. Ja, wegen der Plastikschlange. Schlange. Genau, Schlange. Schlange, weißt du, Pinkel. So. Das war aber eine große Schlange bei ihm im Wald. Da haben sie tatsächlich irgendwie so eine Cache praktisch oben drauf eine Schlange gelegt. Ja. Irgendwie mit echt gelb um die Augen. Also noch unechter kann so ein Ding gar nicht aussehen. Und mit, da sind mit wohl was um die Augen? Mit so gelb um die Augen. Also richtig hässliche Plastikschlange, die auch nicht annähernd so aussieht wie eine echte. Aber bewegt sich auch nicht, ne? Ach Quatsch. Und dann kam tatsächlich welche vorbei und sahen die da liegen und haben sich tatsächlich an das, ich glaube, das Tierheim oder was gewandt. Also ein Riesenaufriss und die mussten dann hingehen, gucken, ob das auch wirklich eine Schlange ist. Jetzt kriege ich den ganzen Text leider nicht mehr zusammen. Ich habe das einmal überflogen und habe es ja nochmal in Evernote, habe ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall sorgte diese Plastikschlange tatsächlich dafür, dass da ein Tier, Tierkenner vorbeikommen musste, um zu prüfen, was das ist. Also manchmal, wenn ihr in Deutschland eine Schlange seht mit gelben Augen, dann nimmt Stock und piekt mal gegen. Dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass die echt ist. Ja, aber ich meine, was soll es hier für Schlangen geben? Hier gibt es nur eine giftige, das ist die Kreuzotter. Ja, giftig ist auch das nicht das ganz treffende Wort. Also, naja, also sagen wir mal gefährlich in Anführungsstrichen. Oh. Und die habe ich einmal gesehen und ja, ich meine, die haut eigentlich auch ab. Ja. Nicht genauso eingerollt wie auf diesem Foto liegen da. Nee, ist aber, ja, ist ein Irrtum. Also in Schweden hatten wir, eine hatte bei Heike unter dem, unter der Liege, die lag schön draußen in der Sonne und unter ihrer Liege war tatsächlich plötzlich eine schwarze Kreuzotter. Okay. Und ungelogen, das Ding war fast 2 Meter lang, also die war richtig fett. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Die haute dann auch tatsächlich ab, aber du kriegst erstmal eine Herzattacke, wenn du so ein, in der Größenordnung so ein Tierchen siehst. Ja, weil du wahrscheinlich denkst, das ist eine schwarze Mamba. Nee, weil du erstmal gar nicht denkst, sondern nur dieses Viech da siehst. Also das ist schon beeindruckend mit der Größe, ehrlich. Und dann haben wir im Wald nochmal eine gesehen, die war so 20 cm lang, so bessere Blindschleiche. Und du glaubst es nicht, die hat mir einen Gummistiefel gebissen. Also wir haben sie auch ein bisschen geärgert, aber die ist nicht abgehauen, sondern die hat sofort zugelangt. Also von wegen abhauen, da würde ich jetzt nicht drauf wetten. Naja, aber die bewegt sich doch. Die bleibt auf, ja, was sie auf jeden Fall macht, irgendwie sich zu bewegen und nicht so liegen. Ja, das ja. Und vor allen Dingen bleibt die nicht 3 Tage so liegen. Also das finde ich dann auch. Ich meine, ich konnte es verstehen, als damals, als sie diese Puppe da im Wald gefunden haben, die so aussah wie so. Ein Kind da, ja, das war ja auch schon ein bisschen hart. Aber mit der Schlange fand ich auch etwas. Achso, da habe ich noch den letzten, da viel mehr habe ich ja vorhin schon, wir haben mal kurz nochmal. Ich glaube, ich habe mich auch geirrt, der mit dem Alk, ich weiß gar nicht so genau, wie der mit der Archivierung umgegangen ist. Ich glaube, der hat auch nicht viel geschrieben, aber auf jeden Fall ist der dicht. Aber der war nicht gar nicht der, der so geschickt damit umgegangen ist und die Loks gelöscht hat, sondern das war ein anderer, da habe ich mich vertan. Und zwar GC593NG. Also nochmal, GC593N wie Nordpol, G wie Gustav. 7 Cache-Typen. Der hat einen Challenge-Cache gelegt. Da ging es darum, du solltest innerhalb von 7 Tagen... in einer bestimmten Reihenfolge 7 Cache-Typen machen. Also das wirkte alles so, als hätte er die mal gemacht, hat das zufällig in seinem GSAK gesehen und hat dann eine Challenge rausgemacht und nicht andersrum. Da kamen natürlich gleich die ersten 2, schrieben gleich so mehr oder weniger, ist doch scheiße und wie soll man das und dann muss man sich ja ganz genau und bla bla bla. Wo ich schon gleich dachte, ja, ich finde die Challenge auch ziemlich beknackt. Ich finde Challenges aber alle beknackt. Aber dann rege ich mich nicht drüber auf und schiebe ich das Ding halt auf Ignore. Challenges sind doch genau dafür da, dass ich so einen Schwachsinn machen kann. So habe ich die verstanden. Richtig. Ich habe da Logbedingungen und da darf ich machen, was ich will. Und da, ich finde, das ist so die einzige Cache-Art, wo ich mich ernsthaft gar nicht so groß beschweren kann, wenn die schwachsinnig sind. Ja, sind zumal wir ja festgestellt haben, dass wir die schwachsinnig finden, aber ein Großteil der neuen Generation der Geocacher, so nenne ich sie mal. Nennen wir sie letzte Generation. Die Facebook-Generation, finden sie richtig gut. Ja, und da habe ich die Aufregung schon nicht so verstanden. Da waren aber auch nur 1-2 Logs. Dann ging es dann hat er die gelöscht, weil das eben kein Diskussionsforum ist. Das hat er aber auch schon drin stehen und alles. Stimmt, das haben wir verwechselt. Ne? Ja, das haben wir verwechselt, genau. Und also er hat das alles schön geschrieben, das war alles okay. Dann legten sich natürlich auf Facebook, auf Twitter, sonst wo welche auf, was ich auch nicht so richtig verstanden habe, weil ich bis dahin fand, ich hatte ja immer noch nichts Schlimmes gemacht, außer dass die Challenge scheiße ist. Aber wie gesagt, Challenge ist Challenge, da muss ich mich nicht mit abgeben. Und dann hat er sie einfach dicht gemacht, ohne sich zu beschweren, ohne rumzunölen, ohne vom Ende seiner Karriere zu sprechen oder von seinem Höhepunkt oder was weiß ich nicht, sondern er hat einfach gesagt, na gut, scheiße, angekommen, mache ich dicht, fertig. Genau, und danach kam aber schon die erste Note, ich habe die erfüllt, vielleicht machst du sie ja doch wieder auf. Wo ich auch so dachte, wenn das archiviert ist, kann er sie schlecht wieder aufmachen, da braucht er dann schon die Reviewer wieder. Und dann würde er sich auch selber widersprechen, weil er gesagt, ich habe keinen Bock auf eure Scheiße. Hat er ja nicht gemacht. Nee, er hat gesagt, die kommt schlecht an. Ja. Und das kann er verstehen und deswegen macht er das genau, jetzt das, so. Genau, das ist mir wichtig. Er hat nämlich nicht so mit meinem Tonfall sich deutlich ausgelassen, sondern er war wirklich, er ist da echt souverän mit umgegangen. Das stimmt. Aber wenn er sie jetzt wieder aufmacht, dann wäre seine Not ein bisschen komisch. Ja? Aber das ist so, das hasse ich so an dieser Geocaching, nicht mal an der Geocaching-Community, das muss man mal trennen, an dieser Geocaching-Internet-Community. Du kannst eigentlich machen, was du willst. Irgendeiner findet sich wieder, der wieder einen Grund findet, warum das alles schlimm ist. Und wir alle sterben werden. Ja, aber deshalb habe ich jetzt übrigens den Link nicht, aber bei meinem lieben Blog, den ich gerne lese von Spike05, der hat auch dieses Statistik Bullshit-Bingo jetzt rausgebracht. Ja, ja. Das passt da wieder wunderbar rein. Weißt du, also na, wenn du die Reihe voll hast, da steht dann 81er Matrix oder ich war nur mal gucken. Ja, und genau. So, wenn dir wieder jemand erklärt, warum er 5000 Caches in einem Jahr gemacht hat und dass er eigentlich Genusscacher ist und nicht so sehr auf die Statistik, da kümmert er sich nicht drum, schreit aber, wenn bei ihm ein Challenge-Cache auftaucht in seiner Homezone. Oder noch schlimmer, wenn ein Cache nachträglich geändert wurde. Die Diskussion gab es ja auch wieder irgendwo. Ganz schlimm. weil es dann nicht mehr reinpasst. Und ja, wo ich immer denke, Jungs, dann lockt das Ding auf GSAK und dann ist das fest und dann ist das gut. Nee, ich benutze aber kein GSAK. Ja, dann schieß dich. Mein Gott nochmal. Ist mir mal aufgefallen, das hatte ich hatte ich heute früh auf Facebook auch. Da hat einer gefragt, und das passt da jetzt wunderbar rein von der Art. Nicht vom Thema, sondern von der Art. Er hat gefragt, wie spare ich bei einem, wie kann ich bei einem Premium-Mitgliedschaft ein bisschen sparen? Ja? Oh. So, dann haben die Ersten sogar gesagt, mach das, mach dies, mach dort. Und dann hat einer geschrieben, auf die Gefahr hin, das ist ja wieder so ein Thema, was bei Facebook ja in eine Grundsatzdiskussion ausarten könnte. Deswegen würde ich dir jetzt nicht sagen, dass es da so und so und wie auch immer. Praktisch, er hat genau das gesagt, was er dann in seinem Satz eigentlich verneint hat, dass er das nicht sagen möchte. Und genauso sind diese Challenge-Gegner. Ja, weißt du? Statistik ist wichtig, aber wenn die Challenge dann kommt und die passt nicht und irgendwas passt dann überhaupt nicht oder ich habe meine Pfundzahl schon so hoch, dass ich jetzt nochmal 20.000 Pfunde machen müsste, damit ich die Schnapszahl erfülle, dann wird rumgemault. Naja, ich weiß. Das, also der Widerspruch. Gibt's einen Fachbegriff dafür? Ich weiß ihn nicht. Der Widerspruch ist aber gerade bei den Cachern echt ganz oft, dass die reden einfach so sehr oft sehr viel anders, als sie dann am Ende handeln. Das passt immer hinten und vorne nicht. Ich habe noch einen zum Abschluss. Den kann ich jetzt nicht mal nachlesen, weil wir ja im Flugmodus unterwegs sind. Im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. GC3EBMF, also GC3EBMF, kam heute noch von Herrn Stringer rein. Da steht ein Log drin, ich kann es jetzt auch nur so vorlesen, ich habe jetzt nur die E-Mail vorliegen. Statt den hat er auch noch geschrieben, denn haben wir zwar nicht richtig gefunden, aber damit ist keine Nullrunde, wird gelockt. Ehrlich. Das nenne ich wenigstens mal ein ehrliches Log. Ist zwar völlig verblödet, aber es ist immerhin ehrlich. Das muss man schon klar sagen. Ja, das war eigentlich auch so. Aber was kann denn unser Plattformbetreiber dagegen tun? Gar nichts. Dass man solchen Leuten sagt, das ist nicht ganz Sinn des Spiels. Also ich glaube ehrlich gesagt gar nichts. Und zum Zweiten frage ich mich, ob man nicht sich langsam mal auch mal mit dahin bewegen muss, zu sagen, scheiß doch drauf, lass sie doch locken, was er will. Ehrlich, ist bescheißt doch keiner den anderen. Mein Gott, da haben welche schon 100.000 Pfunde. Na, dann lass sie doch, Mama mia. Wenn uns tatsächlich einer fragt, ob wir das Spiel ernst nehmen, nee, in der Beziehung nehme ich es tatsächlich nicht ernst. Dann sollen sie sich doch ihre Funde alle zusammenklicken, wie sie Bock haben. Ich verstehe noch fast weniger, also ich verstehe schon nicht, wieso man irgendwelche Funde macht, die man gar nicht gemacht hat. Der Sinn geht an mir vorbei. Aber noch weniger Sinn sehe ich darin, dass ich andere stalke. Machen wir ja auch zum Teil, aber meistens kriegen wir zugeschickt oder durch Zufall drauf. Aber ich fange noch nicht ernsthaft an, irgendeine andere Portion, Person, eine halbe Portion. Person jetzt wegen seinem Geocaching zu stalken. Auf die Idee bin ich in 10 Jahren nicht gekommen. Selbst mit dem Podcast bin ich nicht drauf gekommen und da wird es sogar noch Sinn machen. Wir berichten ja gerade über diesen Schwachsinn. Ich will mich auch nicht so sehr beschweren. Ohne den Schwachsinn hätten wir überhaupt nichts mehr zu senden. Ja, eben. Also bleibt dabei. Nein, aber ich sehe, Brownswick ist hier in der Zwickmühle. Sie können das unterbinden, indem sie einfach die Zahl hinter deinem Nick nicht mehr aufführen, sondern die siehst du dann nur noch, wenn du auf das Profil gehst. Ja, so, dann würden sie aber den Anreiz dieses Hobbys, dass diese Zahl sich erhöht und das jeder nämlich, definiert sich darum. Das ist wichtig, die Zahl, die ist so unglaublich. Würden sie torpedieren und dann hätten sie nicht mehr diesen Zulauf. Also es ist eine wirkliche Zwickmühle. Ja, stimmt. Ich bin trotzdem dafür, wenn einer nicht an der Dose war, dass man das ihm nochmal... dass man es ihm sagt, ja, aber nicht immer gleich so mit dieser riesen, wir werden alle sterben Aufregung, sondern einfach mal ihm das sagt, ohne ihn töten zu wollen. Das ist ein Unterschied. Genau, T5 nur noch mit Bild. Das ist auch... Das, ich habe einen, ich habe mir tatsächlich mal das GoCacher-Magazin Ausgabe 2 bestellt, und zwar das Supporter-Pack. Ich weiß überhaupt nicht, was das ist, aber das klang spannend, da habe ich gedacht, bestell mal. Keine Ahnung. Irgendwas gibt es, glaube ich, dazu. Vermutlich irgendeine Holzkeule oder keine Ahnung. Auf jeden Fall wollte ich mir dieses Magazin mal angucken. Ich war damals von dem Geocaching-Magazin nach 2, 3, ich hatte ja sogar abonniert, aber ich war da ziemlich schnell ernüchtert von. Das war mir echt zu platt fürs Geld. Das waren einfach so Tests, die einfach schlecht waren und dieses Internet umsonst gab. Inhaltlich war da nicht viel drin. Gibt es das überhaupt noch? Das gibt's noch, ne? Ja, das gibt's noch. Also ich das gar nicht. Ich will das auch gar nicht sagen, dass das schlecht ist. Das ist nur für mich jetzt so, als Vielcacher war es, also mir passt es nicht so. Das heißt jetzt nicht, dass irgendeiner was ababonnieren soll, nicht schon wieder falsch verstehen. Ich habe dieses Rotten Praises Magazin, das gibt es ja als PDF und finanziert sich meiner Meinung nach durch Werbung, die da drin ist. Ja, ich habe mir das auch mal einmal angeguckt. Das finde ich immer ganz interessant, um das mal so durchzublättern. Generell bin ich eh nicht so der Zeitungsleser. Ich wollte mal die Bilder, okay, ja. Also, ja. Wie gesagt, ich will mir das jetzt mal durchgucken, dieses GoCacher-Magazin. Einfach mal reingucken, ich weiß ja nicht, wie es ist. Und wie gesagt, da gab es ja 5 Euro noch das Supporter-Pack, was immer das ist. Und ich gedacht, scheißegal, mach's das mal, wenn es eine Spende ist. Ich finde es immer gut, wenn die Leute sowas mal ausprobieren. Selbst wenn ich die Zeitung scheiße finde oder sonst was finde, ist ja egal. Aber es gibt wenigstens welche. Da sage ich, natürlich wollen die auch Geld verdienen irgendwann, aber die tun was für die Community. Ja, das ist natürlich der Shop und warum auch nicht, warum man da nicht andere Pfade betreten. Ja, und wenn, selbst wenn er damit rein kommerziell unterwegs ist, ist mir doch egal. Wenn er mir guten Service, gute Sachen liefert, dann soll er doch da auch Geld mit verdienen. Mein Gott. Zumal funktioniert das auch. Das kenne ich jetzt ja aus meiner Verkaufserfahrung. Du kannst natürlich jetzt einen Listkasten anbieten und darauf schreiben Geocacher. Ja. Geocaching-Versteck. Du kannst da aber auch eine Story drum machen, eine Themenwelt aufzeigen und das Ding auch mal in Aktion zeigen. Ja. Und dann darfst du dazu schreiben. Dann funktioniert der Verkauf besser. Besser, ja, das glaube ich sofort. Das siehst du ja bei den Coins auch, was da doch auf die Hälfte dieser Coins, die da so hoch verkauft und hin und her gemacht werden. Sorry, warum sind die so teuer? Was ist denn daran so besonders? Das ist auch nur geschicktes Marketing gewesen. Ja, das ist so ähnlich wie beim iPhone, wenn sie es wieder auseinanderbauen und dann feststellen, die ganzen Dinge kosten insgesamt ja 99 Euro und die verkaufen es für 699 Euro oder ja, ja. Skandal. Und so ist es beim Coin ja auch. Du machst das, du machst den Coin jetzt nicht auf, aber du weißt den ganzen Materialwert und alles drum und dran. Ja. Drücken bist du irgendwo, je nachdem wie die Auflage ist, zwischen 3 und 9 Euro. Da war, glaube ich, ein ganz interessanter Bericht bei, wie heißt sie aus Lübeck? Ferrari Girl. Die hatte da über die Coins geschrieben beim Giga. Da gibt es ja jetzt irgendwie mittlerweile irgendwie 14 Coins oder so für. Nicht wie früher war es ja mal eine Coin pro Event und dann hast du dir zum Event passende Coin gekauft. Fand ich auch gar nicht so schlecht. Ja. Habe ich auch ein oder zwei von. Zum Giga gibt es wohl sagenhafte 14 Stück oder so für irgendwie 168 Euro alles zusammen. Also das in meinen Augen völlig absurd langsam. Also weiß ich nicht. Ich kaufe doch keine so... Also nee. Und dann alle für 12,50 Euro oder so. Können sie ja auch dran etwas... Und was hat sie dazu geschrieben? Hat sie es nur genannt? Nö, sie hat es so genannt und fand es auch ein bisschen, glaube ich, übertrieben, hatte ich das Gefühl. Sie kauft auch nicht alle, sondern nur die ihr gefallen, weil es halt einfach auch eine Kostenfrage dann irgendwann ist. Also ich fand es auch irgendwie ein bisschen sehr viel. Da gibt's für das Ochsenessen gibt es wohl noch eine extra Coin und ich, keine Ahnung. Ich meine, das artet jetzt aus. Die merken einfach, wie die Community auf gewisse Dinge reagiert. Ja, die ja. trinkt halt diesen Energy-Drink von Geocachern. Sie kauft die Coins ja. und dann spielst du das natürlich, streust das möglichst breit und machst das teuer und versuchst eine Gewinnmaximierung. Weil wir ja. haben ja schon mal festgestellt, die wenigsten Coinshops können davon auch leben. Sondern das ist praktisch so eine Liebhaberei. Das so ein wollte ich gerade sagen, das denke ich auch. Wenn du das nicht verbreiterst, wird das schwierig, das denke ich auch. So, und beim Giga muss man jetzt mal überlegen, wie hoch die Auflage ist. Ja? Also die Kosten reduzieren sich ja. Ja. Also 12,50 finde ich dann schon echt nicht. Da ist es ja schon fast verdreifacht, der Gewinn an diesem ja. Coin. Dann frage ich mich natürlich, finanzieren naja, Sie das also Giga noch mit? Weiß ich nicht, da halte ich mich auch raus, weil das kann ich nicht beurteilen, ich druck die Dinger nicht. Was willst du denn für eine Auflage machen für einen Giga? Weiß ich auch nicht. Also mit einer 500er startest du auf jeden Fall. Ja. Und wenn jeder was bekommen soll, brauchst du schon eine 1000er Auflage. Ist das nicht sowieso das Minimum 500, glaube ich? Obwohl, 200 irgendwie. Ich hatte ja mal ein Angebot mir geholt da von dem GC Münsterland oder wer das da ist. Die haben ja auch, machen ja mittlerweile auch so, wenn du willst, Coins für dich. Mhm. Weil ich immer noch dachte, wir könnten uns auch mal eine machen. Aber da war ich auch bei Preisen, die mir schlicht für das, was wir damit vorhaben, zu hoch sind. Also, ja, du musst ja mal sehen, was du machst. Also wenn du das jetzt hier über einen, dann macht er den Entwurf, das bezahlst du. Nee, den will ich ja selber machen. Den wirst du selber machen. Aber ja, setzt das noch um in eine Datei für den Chinesen, damit er auch genau weiß, das ja. ist dick, das ist erhaben, das ist nicht. So, das kostet Geld. Dann der Chinese will auch noch bezahlt werden, kostet auch Geld. Und eine Spanne will er auch noch drauf haben, kostet auch Geld. Porto kostet nichts. Ist auch alles überhaupt keine Frage. Aber ich kaufe mir einfach, sag ich mal, keine 200 Münzen für 200, was denn überhaupt, 20 Münzen für 200 Euro. Das ist mir einfach, geht nicht. Ja, das liegt daran, dass die bei 20 die Fixkosten zu groß sind. Ja, nein, ich meine, ich hätte jetzt auch 200 Stück abgenommen oder ich sag mal 100 Stück für 250 Euro würde ich sofort kaufen. Kriege ich aber auch nicht. Nee, kriegst du nicht. Selbst 50 kriege ich nicht für 250. Das wäre das Maximum. 50 Münzen, 250 Euro. Da würde ich drüber nachdenken. Und das sind dann schon 5 Euro pro Münze. Ja, ich habe ja nicht vor, die zu verkaufen. Ich würde die für uns beide machen, für einen Podcast. Und würde die wirklich an Leute verschenken, wo ich sage, die haben was Besonderes für die Community geleistet. Das war so mein Gedanke. Entweder sie waren Gast bei uns oder sie haben wirklich was geleistet, wo ich sage, geil, die haben was fürs Cashen getan. So war mein Gedanke, so ein Ding zu kaufen. Aber dann wird mir 10 Euro pro Münze ist mir dann im Einkauf viel zu teuer, 2 Kilometer dann ab. Ja, das ist auch zu teuer, aber du zahlst ja auch schon mal 1,50 oder 1 Dollar, ich weiß jetzt nicht mehr genau, an Groundspeak für diesen Tracking-Code. Das ist übrigens super geil, damit verdiene ich richtig gut. Auf den würde ich sogar fast verzichten, der wäre mir noch nicht mal so wichtig. Ja, wenn es nicht trackbar ist, dann ist die Coin nichts wert. Dann kannst du dir auch hier, heißen die anderen, nicht Geotoken, Nicht diesen Plastik, Entschuldigung, aber diese, nee. Für mich ist das diesen Plastik, die Holzcoin. Oder? Nee, auch aus Metall, die am Schlüsselbund sind, die hätte auch schon mal, fällt mir jetzt nicht ein. Die sind, die man einfach so reinschmeißt. Ja, du musst dir sowas holen. Gibt es auch im deutschen... ja, aber ich will keinen Rotz haben. Das ist es genau. Das ist für mich, ich kann auch verstehen, wenn manche das machen. Das ist vollkommen okay, das hier muss man runter. Finde ich alles gar nicht schlimm, aber ich will, das ist für mich ist das Rotz. Das ist billiger Kram. Ich will so ein billig Kram nicht. Ich will aber auch eben nicht so super teuer, sondern ich wünsche mir so einen Mittelweg, aber den gibt es im Moment irgendwie noch nicht. Also, nee, die waren schon günstiger im Angebot, da hätte ich schon nicht so viele nehmen müssen, ne? Als wenn ich jetzt zum Beispiel, was weiß ich, Sepp und Bertha, muss ich, weiß gar nicht, 400-500 Stück hatte ich mal mit ihr drüber gesprochen, war preislich für uns belanglos. Also lohnte sich für uns nicht. Du kannst natürlich direkt unter den Amerikaner gehen. Aber egal, das artet jetzt aus. Ja, wir überlegen nochmal irgendwann in Ruhe. Wir machen jetzt erstmal Schluss. Es piept schon. Genau, und dann gehen wir erstmal cashen und dann berichten wir im Rückweg nochmal kurz, wie die Cash-Runde war. Und dann haben wir auch mehr als genug für die Übergangszeit von 4 Urlaubs. Und wir berichten natürlich über die großartige Nickname-Änderung von Mod, oder? Ja, Mod heißt jetzt Rider. Nee, das können wir noch eben sagen. Wie heißt sie jetzt? Habe ich gerade gesagt. Lady Sazabi. Frisch reingekommen. Durch den Tipp von Süffel, unseren Podcast-Listenpfleger. Das ist immer noch erstaunlich, wie viele tatsächlich über diese Podcast-Liste auf unsere Seite kommen. Ich sehe das ja immer, die Referrer zum Teil. Ja. Das ist wirklich viel. Also erstaunlich immer wieder. Ich finde mal erstaunlich, wie viele sich unser Gequatsche anhören. Ja, das finde ich sowieso erstaunlich. Das war auch offensichtlich so ein bisschen Urlaubsloch. Die gehen jetzt schon tatsächlich schon wieder in 5-stelligen Bereich. Es sind natürlich nur Downloads. Das muss ich ja dazu sagen, nachdem das ja weise andere Podcaster, die das seit Jahrzehnten machen, ne? Ja. Extra darauf hinweisen. Das ist auch so ein Teil, weißt du. Irgendwann hatte ich diesen Artikel geschrieben, dass ich mich wundere mit den Kommentaren, wo wir ja 5-stellige Downloadzahlen haben. Und da, klar, bin ich stolz auf 5-stellige Downloadzahlen, aber das war nicht der Sinn des Artikels. Aber das war das Erste, was ich so mit als Resonanz bekam, war, ja, aber es sind ja nur Downloadzahlen, es sind ja keine Hörer. Ja, sind wir jetzt selbst unter uns Podcastern neidisch irgendwie aufeinander oder wie muss ich das... Das sind wir, obwohl wir ja natürlich außerhalb jeglicher Konkurrenz laufen. Wir sind so weit hinten, da komme ich nicht mehr ran. Wo soll ich jetzt eigentlich parken? Hier vorne gleich bei dem? Ich hab 2,9 Kilometer. Ich mache jetzt auch aus, dann kann ich das genauer sagen. Wir wünschen erstmal so lange... Achso, ihr macht ja gar keine Pause, nur wir. Also wir melden uns gleich wieder und berichten, wie es dann war. Jawohl. So, jetzt haben wir Aufnahme. Gucke ich so. Ja, also wir sind jetzt durch. Wir sind übrigens, ich muss ja mal auf Twitter sehr gelobt worden in meinen Augen, obwohl der andere das, glaube ich, nicht als Lob erst so meinte. Wenn schon ein anderer Podcast sagt, sie motzen weniger, dann weiß ich, sind wir auf dem richtigen Weg. Ich finde das schön, das Motzen. Ich würde es Kritik nennen, aber Motzen ist auch okay. Hauptsache nicht dieser Einheits, wir haben uns alle lieb. Wir haben uns auch lieb, aber auf eine andere Art. Genau, ja? Genau. Wir drücken das halt anders aus, rabiater nicht. Wir sind der SM-Killer für Geocacher. Genau, es würde doch auch fehlen, wenn alle sich nur gegenseitig geben, seinen Kuss geben, das ist auch langweilig. Also. So, wir haben jetzt diese Runde beendet. Wir haben nicht alle Caches gemacht. Jetzt, wie hießen die jetzt? Also die heißen alle irgendwie, die sind bei Fechter, das ist bei Bremen in der Nähe. Genau, in der Nähe. Auf jeden Fall so grob Richtung Bremen. Ja, zwischen Bremen, Kloppenburg, Lohne, Dinklage, genau. Das ist so die Autobahnabfahrt. Und das ist irgendwann Fechter auch. Man kann die wohl als 10 Kilometer Rundkurs machen. Haben wir jetzt nicht ganz, wir sind so ein bisschen zickzack gegangen, aber 10 Kilometer haben wir auch locker zusammengekriegt, eher ein bisschen mehr. Ja. War ganz schön anstrengend auch, muss ich sagen. Ganz schön müde jetzt. Ja gut, deswegen jetzt tschüss. Ja. Nee, fing richtig scheiße an. Die ersten beiden, die du auf dem Gerät hattest, waren disabled. Der nächste war dann, welcher war das überhaupt? Der erste gleich, der war schon so richtig nicht schön. Ich mal hier. Ach, das war mit der Luftpumpe, der war dann gleich mal kaputt. Ich mache mal nebenbei. Oh mein Gott, das ist fast ein Spoiler, aber nur annähernd. Da war das Hilfsmittel echt kaputt, leider, und zwar richtig kaputt. Das ist nicht erst seit einer Woche kaputt, da hat wieder keiner Bescheid gesagt wahrscheinlich. Oder du hattest zu viel Kraft. Oder das. Oder und das. Gleich aber der nächste war dann auch schon das Logbuch mehr als übervoll. Also ja, wir hatten nach den ersten 4 Caches 2 Disabled, 2... Die wirkten einfach erstmal so auf den ersten Eindruck schlecht gepflegt, muss man so sagen. Also so, die waren gut gemacht, aber schlecht gepflegt. So war der Eindruck. Und danach ging es dann aber, also der nächste genau, ging dann gar erste, nicht. Der erste war nämlich meiner Meinung nach der Plop. Der funktionierte ja, nicht, sein, weil die Luftpumpe kaputt genau war. Jetzt hast du auch nochmal gespoilert. Gut, so, dann bin ich das bin. So. Der nächste war, the key ist der... Irgendwas mit key, ja, genau. The key ist der... Ja, weiß ich, da haben drauf wir uns ein bisschen doof angestellt, das Logbuch war voll. Ansonsten war der aber schon gar nicht schlecht. Also da war man schon so, oh doch. Ja, ja, the key ist the key, genau. Also auch der Plop war von der Idee her schon mal überdurchschnittlich, ganz klar. Da hat sich keiner Mühe gemacht. Ja, das ist natürlich auch immer so, wir haben ja schon ein bisschen was abgecached. Und ja, sowas hast du schon halt... tausendmal gesehen. Nee, ne? Nicht so der Abstand. Also, der Abstand im nicht. Detail war er tatsächlich noch ein bisschen anders. War, ja, fand ich ganz cool. Wir haben ihn ja auch nicht komplett gesehen, weil er nicht funktioniert hat. Ja, und das unter dem Gesichtspunkt, dass die ersten beiden disabled waren, der dritte nicht funktionierte. Ja, der vierte schon ein Logbuch voll. Da wird man einfach schon empfindlich gegen so ein holles Logbuch, weil man schon denkt, das kann jetzt nicht so weitergehen. Ja. Und zumal der fünfte dann ja auch noch, als Krönung der fünfte dann nicht funktionierte, weil man zwei leuchtende Punkte auf der Straße suchen sollte, die frisch mit Rollsplit belegt war. Genau, die Straße war frisch geschottert, ja, also naja, frisch, naja, sagen wir mal vor einer Woche. Also lange ist sie es noch nicht gewesen, jedenfalls, ja. Da hat einfach keiner Bescheid gesagt oder der Owner hat es nicht gesehen. Wir haben den dann noch nicht gefunden, obwohl wir tatsächlich intuitiv an der richtigen Stelle gesucht haben, aber wie wir später erfuhren, hätte er da sein müssen, aber wir haben ihn auch nicht gefunden. Überhaupt liebe Deichgräfin, mal vielen Dank, dass du am Telefon warst und uns gesagt hast, eigentlich sind die ganz gut und wir noch weitergemacht haben. Weil nach den 5 hatte ich echt so, ich war fast so weit zu sagen, komm, lass nach Hause fahren, das ist doch scheiße hier. Ja, wir waren auch unterzuckert. Wir haben natürlich auch erstmal eine kleine Stärkung eingelegt. Zumal der 6., den ich wieder auf meinem Gerät hatte, ja auch wieder disabled war. Stimmt. Und man sich schon fragt, die lagen alle nah beieinander. Da ist der Cache-Behälter komplett montiert, bei dem anderen auch, bei dem anderen zerstört. Da ist wohl ein bisschen was im Argen. Ja, es ist, also man konnte einen schlechten Eindruck gewinnen am Anfang. Aber wie gesagt, wir haben da mit der Deichgräfin telefoniert, weil wir bei dem einen wissen wollten, ob wir den vielleicht finden können, wo die Punkte nicht zu sehen waren auf der Straße. Konnten wir nicht, aber sie hat uns gesagt, Mensch, macht mal weiter, da sind noch gute. Und sie hat recht behalten. Also ist jetzt nichts, wo ich niederknie, aber also... Speziell bei dem letzten, es gibt da auch zwei Ratehaken, die man unbedingt machen sollte. Die wir natürlich aufs Härteste errätselt haben. Aber hallo. Also wir mussten das ablesen, die Koordinaten. Also was soll ich erzählen? Die sind uns zugeflogen. Ja. Wir sind so ehrlich und sagen ja, das. Aber zieht dann trotzdem den Hut. Der letzte war klasse. Also ich stand, der davor war auch. Ja, aber ich habe auf dem letzten drauf gesessen und es nicht gemerkt. Ja. Und als du es gesagt hast, habe ich immer noch nicht geglaubt, dass das der ernsthaft sein soll. Also das fand ich schon sehr grandios. Weißt du noch, wie der hieß? Das kann ich mal eben... Das ist auch geil hier, während der Fahrt. Er guckt jetzt auf der Autobahn. Wieso gehen die Scheibenwischer bei herrlichstem Wetter an? Weiß ich nicht. Mach mal runter. Ich kann den Wagen nicht so bedienen. Das ist der Wagen meiner Frau. Ah. Ich bin nur... aber du bist auch so ein Mittelfahrer, ne? Ja, na, jetzt vor allen Dingen, wo ich hier ein bisschen was... Jurassic... Also, nee, ach nee, das war ja... Wenn der Fahrt meine anspuckt, dann war ich das. Ah, hier, das ist hier... ja? Kann ich's lesen. Size? Size doesn't matter. Da will ich auch mal die GC-Nummer zu sagen. GC4KVBM. Nicht, dass ich den noch rausgezogen habe. Der ist einfach, also der war klasse. Also ich fand das Versteck, also das ist wie ein Tradi halt, aber vor Ort, die Versteckidee habe ich in meinen 10 Jahren in, wie soll ich das mal formulieren, dieser Größenordnung noch nicht gesehen. Mehr sage ich jetzt nicht, sonst alles andere wäre echt zu viel Spoiler. Also der hat mich sehr beeindruckt. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass der Mann mit über 10.000 Pfunden praktisch auf dem Cache saß und sagte, ich finde ihn nicht. Ja. Ironie der Geschichte. Das Ding war schon geil. Aber auch der andere Mystery war sehr schön. Ja, da geht mehr so. Achso, jetzt hätte ich dir dieses. Aber hast du dieses DB-Hotel hier schon gemacht? Das ist mir gerade vorbeigefahren. Das ist auch nicht schlecht. Ja, mal irgendwann mal ein Problem. Der andere ging mehr in Richtung Modellbau und mehr möchte ich dazu eigentlich auch gar nicht spoilern, weil das stimmt, es gibt irgendwo im Ruhrpott so einen, wo man sich irgendwie anmelden muss und wo man denn da mit so Lokomotiven rumfährt und ja, sowas. Ich glaube, den gibt es nicht mehr. Ich glaub, der ist ja, aber den, also den gab es mal, da haben die alle einen riesen Aufriss von. Den fand ich zum Beispiel nicht so schön, weil da hätte ich jemanden anrufen müssen und was alles da an den Lok stand. Das war mir alles viel zu aufwendig. Dies ist eine ähnliche Variante, aber viel simpler. Also die ist zwar simpel, aber trotzdem beeindruckend. Fand ich sehr, sehr schön. Ja, in der Gestaltung vielleicht gar nicht so simpel, aber um da hinzukommen, ist es einfach. Ja. Du musst niemanden anrufen. Das Ding ist frei zugänglich. Und das sind auch die einzigen beiden Ratehaken, glaube ich, die es in der Serie gibt. Ne? Ja, ja, ich glaube, ja, die hätten wir beinahe ausgelassen. Dann haben wir noch 3, 4 Multis gemacht. Einer ging ja nicht, hatten wir schon gesagt. 3 Stück gingen. Ja. Die waren auch alle sehr schön. Also der ich weiß nicht, heißt der auch so wie der Ort, wo wir es gefunden haben? Was, Fechter? Nee, der am Wasser da. Der heißt am Wasser, der heißt Piratenschatz? Nee, nicht Piratenschatz, den meine ich nicht, den anderen, der in der Nähe vom Wasser war. Achso, das der Große, der Latsch. Ja, da gibt es einen Latsch-Multi. Das ist ein Kurz-Multi? Nee, der hieß... Also Versteck 1 war schon mal... Zeigen. Ja, sehr schön. Wenn man lange genug dabei ist, kennt man diese Versteckart. H2.0 plus 2 Bar. Genau, H2.0 plus 2 Bar, okay. Wir sind ja so large, ne? Ja. Größe auf Größe kommt es halt immer an und deswegen und sind wir so large. Der war schick. Also Station 1 war wirklich, die kannte ich schon, da war ich mit Heike tatsächlich mal. Ich glaube, damals konnten wir nicht suchen, weil da zu viel los war. Oder irgendwas war da damals. Mhm. Weil eigentlich ist das Versteck 1, wenn man länger dabei ist, kennt man das. Ist halt doch schon relativ üblich mittlerweile sogar. Und ich glaube, wir haben 9 gemacht. Ich habe mal gerade gezählt, ja. Oh, 9 Stück. Mhm. Und dann konnte man auch rausfinden, wo die Final-Koordinaten sind. Das kriegte ich sogar hin. Das ist also ein Zeichen, dass das Rätsel, das da gelöst werden muss, echt einfach ist. Mhm. Und der Final war dann echt beeindruckend, fand ich. Also erst fand ich so ein bisschen privat, aber steht ganz klar bei, das geht, wir dürfen da rein. Ja, wobei die Putze uns gleich gefragt hat, ob wir ein Zimmer suchen. Ja, okay, die Putze wusste offensichtlich nichts davon. Aber der Final selber war dann schon wieder echt schick. Also gibt's gar nichts. Ja, also was ich gelernt habe, nicht spoilern. Wir spoilern nicht. Muss man vorsichtig sein. Sollte man auf jeden Fall mal machen. Also die Serie würde ich uneingeschränkt empfehlen. Ja, da sind auch vielleicht 1, 2 nicht ganz so spannende bei. Aber selbst die sind ja nicht hingeworfene Rotzfilmdosen. Sondern selbst das sind zumindest Paddlinge in der vernünftigen Qualität. Also ja, beziehungsweise hat man sich um die Umverpackung Gedanken gemacht. Ich denke noch bei dem, wo nicht drehen oder wie auch immer. Der ist Ende der Straße. Also ich fand die insgesamt auf jeden Fall, wir haben ja auch noch irgendwelche anderen Cacher gesehen. Wir wissen jetzt nicht, wer das war, weil wir nur so im Vorbeigehen Hallo gesagt haben. Keine Ahnung, wo die Ecke. Hast du mal aufs Nummernschild geguckt? Nee, habe ich nicht. Ich war kurz davor, unsere Reviewer-Geschichte da rauszupacken, aber dann habe ich dann doch gelacht. Die liefen da so mit Hund durch die Gegend. Die waren irgendwie auch im Auto unterwegs. Witzigerweise trafen wir die immer wieder. Also kann also auch sagen, auf der Runde bringt das Auto echt keine großen Vorteile. Eher Fahrrad, würde ich sagen, da kommt man ein bisschen besser voran oder zu Fuß tatsächlich. Ja, wobei ich mich dann immer noch frage, wir hatten ja auch so ein paar Probleme, den Weg zu finden, wenn du wirklich alle zu Fuß machen willst, also ein richtiger Rundweg ist es nicht. Na, ich glaube, wenn du die alle rausgesucht hättest, wir sind ja nun wild losgelaufen, einfach mal immer die nächsten angelaufen. Ja, ja. So richtig geplant hatten wir ja nicht. Also vielleicht funktioniert das. Da stand drin irgendwie, dass du das mit 10 Kilometern Rundweg machen kannst. Also egal, guckt es euch selber an. HQ-Serie in Fechter. Ich glaube, wir können da uneingeschränkte Empfehlung aussprechen. Gut, da sind halt zwar ungepflegte oder mal disabled dabei, aber shit happens. Also ich meine, da kackt aber jede normale Trail gegen ab, wo die Filmdosen in den Baum geschmissen sind. Ja, zumal das auch kein Trail ist, sondern der ist ja auch noch Zusammenschluss. Ich glaube, wie viel? 40 Ona? 14 Ona? Ich weiß es jetzt nicht. 40, glaube ich sogar. 40. Also eine große Anzahl Ona hat den jedenfalls zusammengelegt mit dem Ziel, schon einen kleinen Trail zu legen, aber eben einen, der aus Qualität und nicht aus Masse besteht. Und das haben die relativ gut hingekriegt. Also ich will sie jetzt auch nicht höher loben, als sie sind, weil in meinen Augen haben sie auch ein bisschen viel Favoritenpunkte, weil es so überragend ist. Also wie soll man das jetzt einordnen? Ja, die sind sehr gut, aber jetzt auch nicht. Also ich, wie gesagt, ich gehe jetzt nicht kniend nach Hause. Ja, aber da sind wir wieder bei dem Thema, was wir schon mal hatten. Wenn du das Teil am Anfang gemacht hättest, du hättest 22 Favoritenpunkte gesehen. Ja. Okay, jetzt siehst du, weiß ich nicht, über 100 und sagst, die Erwartungshaltung wird größer. Ich habe nochmal nachgelesen, es sind tatsächlich 40 Geocacher aus der Region, die sich einfach gezielt. Das Ziel ist es, eine einzigartige Cache-Serie bei zu legen, bei dem jeder Cache einem anderen Owner gehört. Ja. Naja gut, ich hätte das Ziel jetzt... die sollten kreativ und keine 0815er Dose sein. Das ist kein Power-Spray. Das haben sie auch getan, ja. Also wie gesagt, vielleicht ist der eine oder andere auch mittlerweile abgesprungen oder pflegt die Dose nicht mehr bei 40 Leuten. Da kriegst du nie hin, dass alle dabei bleiben. Aber insgesamt machte das Ding ja immer noch einen guten Eindruck. Ich weiß nicht, wie gesagt, wir haben jetzt 9 Stück, 10 gemacht. Ja. Einen haben wir nicht gefunden. Wenn es 40 Cacher sind, wird es wohl im Schnitt um diese Zahl auch an Geocaches sein. Also auf jeden Fall waren sie gut insgesamt. Also sowieso dabei. Nichts, wo man sich jetzt hinschmeißt vor lauter Dankbarkeit, aber schon, wo man Kopfmann nickt und sagt, wow, hast du aber cool gemacht. Das hätte ich nämlich jetzt auch gesagt. Es erinnert mich an Sudernburg. Sudernburg ist jetzt nicht so ein Hype drum entstanden wie bei Projekt HQ. Die nennen sie auch alle so. Sudernburg sind einzelne Caches von 3 Ownern, die aber qualitativ auch Top-Level sind. Ich würde sogar sagen, so ein bisschen wie Hamburg, wenn du die ganzen Filmdosen abziehst, haben wir ja auch viele Geocacher, die da kreative Dosen legen. Ja, mittlerweile steigt die Qualität wieder, habe ich sogar das Gefühl. Also da sind wieder mehr Dosen zwischen, wo schon mal vernünftige Petlinge oder irgendwas verbaut sind. Diese Filmdosen-Mist, habe ich manchmal das Gefühl, lässt ein bisschen nach. Vielleicht gibt es auch einfach keine mehr. Doch, gibt es. Pro 10 Cent war das letzte Angebot. Oh, wir im Keller haben wir auch noch welche. Ja. Millionär. Dann haben wir eigentlich... haben wir jetzt hier nochmal 12 Minuten, fast 2 Stunden voll, glaube ich, schon wieder insgesamt. Das muss denn für die Urlaubszeit ja auch reichen. Wir können es einfach nicht kurz fassen, habe ich so die Idee. Ja, das stimmt. Gefühl, ja? Also wenn die Leute das jetzt hören, dann war ich schon in München und bin dann in Wuppertal am Wandern. Und wie sieht es bei dir aus? Ich war wahrscheinlich virtuell auch in München. Ja, ich stempel dich mit, nein, das ist klar. Ich bin nächste Woche in Münster. In der Fahrradhauptstadt Deutschlands. Wie, du warst dann vor einer Woche in Münster? Nein. Achso, ja, stimmt. Ich war dann vor einer Woche in Münster. Und danach, weiß ich nicht, fahre ein bisschen so in der Republik rum. Aber vielleicht noch keine Events oder irgendwas wieder Größeres. Du, ich bin immer im Überlegen. Eigentlich müsste ich ja noch für so das Souvenir ein Event besuchen. Wie ist das eigentlich? Ich will nicht über Souvenirs reden. Doch. Ich will hier nicht Souvenirs. Im Auto dich anspucken. Wie ist das eigentlich mit Berlin? Hä? Kommst du da auch hin? Was ist in Berlin? Ja, November. Das ist mega? Ja. Auf keinen Fall. Warum nicht? Warum? Och, da gibt es noch so, das können wir gleich nochmal beschnacken. Da war nochmal so ein Gedanke, da was zu machen. Ja, ich bin so oft in Berlin, also... Hier ist übrigens jetzt, guck mal, jetzt fahren wir an diesem Travelbug-Hotel vorbei, was wir beim letzten Mal besprochen haben, wo ich gesagt habe... Das kannst du jetzt gleich nochmal live sehen, dass das nicht ganz so einfach ist, das von der Autobahn kommend. Ach so, du meinst den Lost Place, wo man, ja. Ja, siehst du jetzt nochmal live. Des Teufels ehemaliges. Genau, jetzt was anderes. Wahrscheinlich sehen wir jetzt auch einen stehen. Wollte ich gerade sagen, stehen nur 30 Kescher und 5 Polizeiautos. So, also wenn du jetzt von hier kommst, geht's nicht. So ist es ja auch beschrieben. Sollst du hier abfahren? Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie ich es gemacht habe. 2008 ist einfach zu lange her, als dass ich das noch wüsste. Ja, siehst du, da ist er? Da ist das schöne Schild. Auch von hier aus bin ich hingefahren. Ja, würdest du jetzt nicht mehr schaffen. Doch, fahre ich einfach rauf. Fährst du? Fahre ich rauf, das stört mich überhaupt nicht. Empfohlen wird, von der Seite so reinzufahren. Ja, wäre mir echt egal, wenn da einer kommt, Pech. Mir nicht, also wenn du auf Punkte verzichten kannst, aber egal, soll seine Berechtigung haben. Ja, Berlin, wo ist denn das Mega? Ich weiß gar nicht, muss ich nochmal nachgucken, aber da bist du mit 2 Stunden mit dem ICE da kannst du abends wieder zurückfahren. Ja, ich fahre sowieso mit dem Auto dahin. Also ich weiß auch nicht, ich habe da so mit Mika so ein bisschen mal gesprochen, wir haben da so ich hatte da so die ein oder anderen Gedanken. Also wenn, würde ich da eh übernachten. Machen wir gleich, da reden wir erst drüber, wenn es soweit ist dann. Ja, übernachten tue ich da auch, ja. Was mich reizt, was ich wahrscheinlich machen werde, wenn wir gerade bei Mega sind, obwohl mich Megas ja nicht so reizen, aber dieses Mega am Meer, das macht momentan einen sehr entspannten Eindruck. Oh, in Bremerhaven? Ja. Oh. Also nichts gegen das Mega, jetzt sonst drehen wir wieder alle. Jetzt verdrehen wir sowieso wieder alles, was ich sage. Aber Bremerhaven, wir waren da einmal mit dem Fahrrad durch. Ich kann es gar nicht. So, jetzt so dieses aus, wo ist das Momo, die grauen Leute hier, wie heißt es? Weißt du, was ich meine? Du meinst In the Ghetto. Nee, es gibt doch diesen Film mit Momo, wo das Lachen geklaut wird oder irgend sowas da. Ja, war vor meiner Zeit. Da reden die immer von grauen Leuten und genauso kommen wir Bremerhaven vor. Da ist alles grau und grau, hatte ich das Gefühl. Also diese Stadt hat mich, die hat mich echt abgeschreckt. Also, die Stadt schlecht einen jetzt nicht, aber ist es nicht weit von Bremen entfernt? Ja, das stimmt. Das zum einen, ist es nicht weit von der Nordsee entfernt. Man könnte also weiterfahren nach Cuxhaven und dann mal da an den Strand. Ich bin ja sowieso nicht ewig auf dem Mega. Und man könnte den Fischereihafen in Bremerhaven noch mitmachen. Weil ja. Das ist ein schönes, kann man auf jeden Fall gut essen. Also für die Schlemmercatcher zum Beispiel zu empfehlen. Ich habe immer die Befürchtung, dass das auch wieder Giga wird und mir das alles langsam zu groß wird. Ich werde mir das jetzt in München mal angucken, wie das so auf mich wirkt. Mir werden diese Events langsam ehrlich zu groß. Das wird mir zu unübersichtlich. Ich habe da einfach keine Lust mehr. Also mit mir gibt es dann einfach nichts mehr irgendwann. Auch Berlin ist jetzt einfach nur, weil es halt mit dem ICE ist, das von uns 2 Stunden. Ich mag die Stadt Berlin. Ich würde Heike mitnehmen, die freut sich auch. Die würde nämlich den Tag schön in der Stadt verbringen, sich die Stadt angucken. Von daher wird das bei uns gut passen. Ja, dann nehme ich ja meine Frau mit und schicke die Krümel meine Frau einfach Heike mit. Geht zusammen los. Also das ist wirklich so, das ist der Grund, dahin zu fahren. Im Moment habe ich einfach gar keinen Bock mehr auf Events, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe so das Gefühl, dieses, was wir ja auch gerne machen, die Selbstdarstellerei, nur als Weltherrscher brauchen wir das nicht mehr so oft, die nimmt so überhand und auf Events fällt mir das immer besonders auf. Das ist gar nichts Negatives, nur mich stört es halt ein bisschen. Oh mein Gott. Da müssen wir halt nochmal ein mega Hörer-Event machen. Hörer-Event möchte ich tatsächlich nochmal machen. Das fand ich so schön gemütlich da. Das fand ich richtig, also das hat mir super geil gefallen, muss ich ehrlich sagen. Es war eine der schönsten Veranstaltungen dieses Jahr, war dieses Hörertreffen. Also jetzt vom Cashen aus gesehen, ich muss ich klar sagen. Ich würde es tatsächlich auch wieder so machen. Ein schickes Kaffee, ganz unaufgeregt das Ganze gestalten. Und ich fand diese Idee, das an so ein Event, an so ein Mega-Event zu koppeln, gar nicht mal so schlecht. Weil manche sagten ja, aber da kommt ja keiner hin. Ja, klar kommt da keiner hin, aber wenn wir jetzt eins in Hamburg machen, ist das viel schwieriger. So kann man das am Rande eines Events machen, wo sowieso viele schon hinkommen. Die können das dann koppeln miteinander. Also ich fand das jetzt gar nicht so übel. Ja, eigentlich wollten wir ja unser Mega-Event machen auf der Brücke, aber es ist jetzt geworden. Ja, das ist ja leider durch Reviewer-Willkür jetzt. Nein, also das möchte ich auch nochmal machen. Das hat mir echt gut gefallen, muss ich sagen. Echt Spaß gemacht. Vielleicht sollten wir so Bullshit-Bingo auch mal für unseren Podcast machen. So, mal Reviewer-Willkür ist auf jeden Fall ein Wort, was wir damit reinnehmen. Ja, wobei bei der Länge, die wir haben, kriegen wir das ja jedes Mal voll, das Bingo. Das ist auch scheiße. Aber gut. Sobald wir es voll haben, schreien wir dann einfach Bingo und hören auf. Ja, aber unter 2-3 Stunden ist ja auch irgendwie, geht gar nicht. Alle meckern immer, aber eigentlich wollen es doch nicht anders. Ihr wollt es doch. Genau. Ich glaube, das auch, ihr wollt es auch, gutes Schlusswort, guter Titel auch. Für, ne? Ich würde mal sagen, dann, oder hast du noch was Dringendes, was wir loswerden will? Nö, ich überlege, ob ich mir jetzt noch einen Kaffee ziehe. Aber ist jetzt auch nicht für allgemein Interesse. Ich glaube, wir müssen jetzt aber nicht noch 10 Minuten mitlaufen lassen, um das rauszufinden. Dann sagen wir wieder Tschüss. Ne? Die Melodie spiele ich nachher automatisch hinterher. Und dann schönen Urlaub, glaube ich. Die haben jetzt alle Urlaub. Ja, viel Spaß. Tschüss. Ja, bis dann. Ciao.